Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Diskussionsrunde mit Brüsten und Strumpfmasken für die Gleichberechtigung, feministische Protestkultur heute. Und die Resonanz ist überwältigend. Wir haben gestern noch versucht, eine größere Räumlichkeit zu organisieren. Das ist uns leider nicht gelungen, aber so passt das ja jetzt auch irgendwie. Zu meiner Linken sitzen zwei Vertreterinnen der Dresdner Gruppe E-Vibes und zu meiner Rechten, unschwer zu erkennen, drei Vertreterinnen von Femen Germany. Ich würde euch bitten, euch erstmal als Akteurinnen vorzustellen, wer ihr seid, in welchen Kontexten ihr euch engagiert, wo ihr euch auch feministisch verortet, dass dann jeder ungefähr weiß, was passiert. Und Dorothee Maat darf ich natürlich nicht vergessen. Sie wird an der Diskussion auch teilnehmen. Sie hat auch letztes Jahr schon hier einen Vortrag gehalten über Femen. Bei weitem nicht mit so viel Resonanz wie heute, das muss man ja, ehrlich sagen. Und sie wird auch nochmal die Femenbewegung in einen allgemeinen Bewegungskontext verorten und auch viele Beiträge auch zu Femen Ukraine leisten, weil sie dazu auch wissenschaftlich gearbeitet hat. Also erstmal, wir sind Vertreter von einer internationalen Bewegung, die gerade sich am Start findet, international zu werden. Und wie ihr seht, wir sind eine deutsche Abteilung davon. Und ich heiße Irina Kanova, ich habe die deutsche Abteilung im Juli 2012 mitbegründet mit ein paar anderen Frauen. Und so wachsen wir dann weiter. Und zurzeit sind das ungefähr 15 aktive Aktivistinnen und mehr als 30 Interessentinnen. Und wir hoffen, dass wir eine internationale Bewegung werden. Und ich gebe dann weiter. Ich bin Theresa, ich bin zu Femen gekommen letztes Jahr im Dezember. Und ich sage nochmal was zu Femen allgemein, einfach als Vorstellung. Und zwar, wir sind eine Frauenrechtsorganisation. Und unser Hintergrund kommt eigentlich daher, dass wir ganz banal gesagt gegen Ungerechtigkeiten auf die Straße gehen wollen und unseren Fokus auf Frauenrechte legen. Und unser Ziel ist, das Patriarchat zu stürzen, und wir benutzen dazu unseren Körper. Und die Idee, den Körper zu benutzen, kommt daher, dass der weibliche Körper immer in ein bestimmtes Licht gesetzt wird. Der weibliche Körper ist immer ein Instrument für Macht und ein Moment der Unterdrückung. Und wir, wie die meisten von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, ziehen uns bei unseren Protesten aus und tragen unsere Slogans auf unseren Brüsten. Und das tun wir nicht nur deshalb, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern auch, um unsere Körper für uns selbst rezustrukturieren. Also die Bedeutung, die der nackte Körper einer Frau hat, um zu strukturieren und sie neu zu formulieren und zu sagen, es ist hier eine nackte Frau und es geht nicht um Sex und es geht nicht darum, dass irgendwas verkauft wird, sondern die Frau ist stark und sie fordert ihre Rechte. Und damit wollen wir erreichen, dass nicht immer die Frau mit ihrem Körper, das Biologische, die Frau und die Frau als geistige Person getrennt wird. Dass wir einerseits, viel Kritik haben wir gehört auch in die Richtung, dass man heutzutage überall nackte Frauen sieht und dass es nichts Revolutionäres sei oder das schon in den 70er Jahren passiert ist. Und ich finde, das, was wir hier dann neu machen, ist, dass wir es eben benutzen. Es geht nicht um die Nacktheit an sich, sondern es geht darum zu zeigen, dass eine nackte Frau auch stark ist. Und ich rede zu lange, ich gehe mal weiter, möchtest du noch was sagen? Ja, ich bin Helen und ich war eigentlich auch von ziemlich Anfang an hier bei Femen Deutschland dabei. Und ja, ich denke einfach, dass das eine Art ist, wie man wirklich noch was bewegen kann, sei es in Diskussion, sei es in Kritik, sei es damit, dass die Leute sich einfach damit beschäftigen, weil was passiert. Dass man die Gesellschaft ausschüttet und zeigt die Stellen, wo die schmerzhaften genau. Stellen der Gesellschaft, wo was passieren muss. Und sonst wären wir ja nicht alle jetzt hier. Genau. Ja, und das wird ein bisschen länger, glaube ich. genau, ich fange mal an, unsere Gruppe E-Vibes für eine emanzipatorische Praxis vorzustellen. Genau. Wir sind eine sexismuskritische feministische Gruppe in Dresden. Uns gibt es seit ungefähr anderthalb Jahren. Und wir haben uns kennengelernt anlässlich dessen, dass es eben diese Slutwalks gab in verschiedenen Städten und wir eigentlich vorhatten, sowas in Dresden auch zu machen. Ist dann aber doch was anderes draus geworden. Ja, ich versuche jetzt irgendwie zusammenzufassen, was so unsere Ansichten von Geschlecht oder Gesellschaft allgemein sind. Es ist ein bisschen schwierig, jetzt irgendwie zu zweit für die Gruppe. zu sprechen. Ja, aber ich versuche das. Also was uns gemeinsam ist, ist halt irgendwie, wir setzen uns ein für eine Emanzipation von Frauen. Zum Begriff Frau sage ich gleich noch was. So eine Verbesserung der gesellschaftlichen Stellung, Situation, Position von Frauen. Die Überwindung von Ausbeutung, Unterdrückung von Frauen und die Abwertung alles Weiblichen. Genau, also eigentlich eine Kurzdefinition von Feminismus war das jetzt gerade. Wenn wir die Begriffe Frau oder Mann, weiblich oder männlich benutzen, dann meinen wir das nicht so, dass es irgendwie natürliche männliche oder weibliche Eigenschaften gäbe oder irgendein Wesen, meinen wir damit auch nicht, sondern ja, diese Geschlechter sind oder diese Zweigeschlechtlichkeit ist gesellschaftlich konstruiert. Und es gibt klar irgendwie mehr als zwei Geschlechter. Wir sprechen trotzdem in diesen Begriffen Frau, Mann oder weiblich-männlich oder wir verwenden das trotzdem, anstatt nur von Menschen zu reden, weil es eben diese Kategorien, dazugehörige Rollen und gesellschaftliche Positionen auf- bzw. Abwertung eben wirklich gibt. So, und diese Kategorien tatsächlich Auswirkungen auf Individuen haben. Genau, das kann man nicht so unter den Tisch kehren. Wir sind auch beeinflusst durch die Queer Theory oder die dazugehörige Bewegung und setzen uns halt auch mit queeren Ansätzen auseinander, wobei wir auch diese kritisch betrachten hinsichtlich dessen, inwiefern die für eine allgemeine Gesellschaftskritik taugen. Ja, ich muss mich kurz ordnen. Ja, ich habe jetzt von Frauen und Geschlecht geredet. Das Geschlechterverhältnis ist ja aber in der bürgerlichen Gesellschaft und im Kapitalismus nicht das einzige Herrschaftsverhältnis, was es gibt. Und auch anderen Herrschaftsverhältnissen nicht übergeordnet. Also es gibt ja diverse andere Dinge. Es gibt Zuschreibungen von Eigenschaften oder Abwertung anhand von Hautfarbe oder irgendwelchen zugeschriebenen ethnischen Zugehörigkeiten oder es gibt Klassengegensätze und so weiter. Diese verschiedenen Verhältnisse oder Widersprüche wirken zusammen oder manchmal auch gegeneinander und das wäre halt wichtig, sich anzugucken, wie das genau passiert. Und dabei ist das Geschlechterverhältnis nicht irgendwie das Wichtigste, was wir uns da. Also, es ist sozusagen der Startpunkt, von dem aus wir Gesellschaft betrachten, weil man halt irgendwo anfangen muss. Genau, es geht uns allgemein um eine Aufhebung von Herrschaft und Herrschaftsverhältnissen. Wovon eben das Geschlechterverhältnis ein wichtiger Teil ist, aber eben nicht alles und es auch nicht alles erklären kann, was so passiert. Es geht also um eine allgemein menschliche Emanzipation, nicht nur die der Frau, was auch immer es sein mag. Und es geht uns auch nicht darum, Herrschaft oder Herrschaftsverhältnisse umzudrehen, was irgendwie auf ein Matriarchat hinausläuft oder ähnliches, sondern es geht darum, eben Herrschaft zu überwinden. So. Ja, also wir finden das problematisch, wenn man sich nur mit Geschlecht beschäftigt und so ja, andere Dinge eben ausblendet, wenn man Politik macht, weil das kann echt nach hinten losgehen. Also das passiert relativ schnell, wenn man sich eben nur mit Geschlecht beschäftigt oder mit Emanzipation der Frau und eben nicht versteht, dass es nicht funktioniert ohne eine gesamtgesellschaftliche Emanzipation, kommt teilweise sowas raus wie eine Verbesserung der eigenen Situation auf Kosten anderer, wenn man sich zum Beispiel anguckt, die Emanzipation weißer Frauen auf Kosten von Schwarzen. Ja, Beispiele dafür, wenn man andere gesellschaftliche Verhältnisse ausblendet, was dabei rauskommen kann, ist eben einmal die, zum Beispiel die Feminaktion in Hamburg, die wir auch kritisiert haben, in unserem offenen Brief, wo ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass die meisten den gelesen haben. Genau, wo eben Nationalsozialismus, Faschismus und die Shoah relativiert wurden und durch Gleichsetzung mit Prostitution. Aber sollte es nicht eigentlich eine kleine Vorstellung sein und dann können wir weiter? Genau, ich zähle nur auf als Beispiel. Ich sage dazu jetzt weiter nichts. Das. Oder auch ein anderes Beispiel, was auch eine fragwürdige Aktion ist. Am Freitag ist ja Frauentag und es gibt irgendwie von der Dresdner SPD inklusive Frau Maat ein Gedenken an der Trümmerfrau, am Trümmerfrauendenkmal zum Frauentag, zum Gedenken daran, was Frauen leisten können. So. Also ohne zu betrachten, inwiefern das auch Täterinnen waren im Nationalsozialismus. Oder ja, könnte man sich damit auseinandersetzen. So. Fast gleich. Gleich. Sorry. Was uns auch noch wichtig ist, ist, was damit auch zusammenhängt mit dem, was ich gerade gesagt habe, Frauen sind nicht einfach die Unterdrückten. So. Also Frauen oder Feministinnen können auch Täterinnen sein. Und Frauenunterdrückung, die es tatsächlich gibt, ist kein Freibrief für alles, für jegliche Handlung. Ist keine Rechtfertigung für zum Beispiel eine Verharmlosung des Holocaust. So, wir gehen nicht automatisch mit allem mit, was sich feministisch nennt. Und wir Feministinnen oder wir Frauen müssen nicht zusammenhalten, weil wir wollen nicht alle dasselbe. So viel jetzt zur feministischen Verortung der Gruppe und so. Rosa hat ja ein bisschen ausgeholt, es war uns aber wichtig. Es war uns sehr wichtig, das nochmal so schon gleich von vornherein so klarzustellen, dass auch verschiedene Aspekte, die wir später halt nochmal sagen werden, auch dann nochmal in den Kontext betrachtet werden können. Ich werde jetzt noch ein bisschen was zu, also ich bin Elsa von der Gruppe E-Vibes aus Dresden. Ich werde noch ein bisschen was zur Organisationsform von E-Vibe sagen, falls es noch interessant ist. Ich glaube schon. Es gibt, wir sitzen hier auch zu zweit als GruppenvertreterInnen, weil wir schon versucht haben, die Fragen, die wir natürlich zum Glück auch im Vorfeld schon bekommen haben, innerhalb der Gruppe irgendwie zu beantworten oder uns die Fragen eben gegenseitig irgendwie um die Ohren zu hauen und zu gucken, was da so passiert, was da so aus uns rauskommt. Und allerdings ist es natürlich schwierig, zu zweit eine Gruppenmeinung darzustellen. Also es ist uns eben ganz wichtig, dass es bei uns keine Führerin gibt, keine Leaderin. Es ist ganz wichtig, dass es ein Konsens, dass wir unsere Entscheidungen auf Konsensprinzip treffen. Und wir versuchen, die Hierarchien so knapp wie möglich zu halten. Wir versuchen uns dahingehend auch zu reflektieren. Das klappt nicht immer, müssen wir halt auch sagen, wir scheitern daran auch. Es geht uns eben auch darum, dieses, wo wir hinwollen, was Rosa auch gerade schon gesagt hat, eben auch im kleinen Rahmen zu üben, zu erproben, zu rauszufinden, wo Schwierigkeiten liegen können. So, und so treffen wir uns einmal die Woche und haben ein Plenum. Dort organisieren wir dann Veranstaltungen, Aktionen, wir schreiben Texte zusammen, wir treffen Entscheidungen, die eben auf Konsens basieren, zumindest sollten sie es. Wir versuchen, Dinge zu verstehen. Wir nehmen uns selbst bei der Kritik an den Verhältnissen nicht aus. Das heißt, wir sehen uns als Teil dieser Gesellschaft. Wir sind alle Teil dieser Gesellschaft und sehen uns darin, verorten uns darin. Genau. Ja, dann würde ich noch was zu den Kooperationen sagen. Das war ja auch eine Frage. Wir arbeiten mit verschiedenen Politikgruppen zusammen. Das ist eher weniger die Parteijugend, eher auch nicht immer nur feministische Gruppen. Es ist sowas wie Netzwerk Asyl, Migration, Flucht aus Dresden oder Coloradio, ist ein freies Radio aus Dresden. Die Werkstatt Piraten, das ist eine offene Werkstatt oder dem Klatschcafé, das ist ein Jugendpolitcafé oder dem AZ Conny oder dem Buchladen König Kurt und so weiter und so fort. Da gibt es einige verschiedene Hausprojekte, also mit solchen Gruppierungen arbeiten wir zusammen. Allerdings arbeiten wir natürlich als Einzelperson innerhalb der Gruppe nicht alle in denselben Kontexten. Das heißt, verschiedene Menschen sind verschieden aktiv. Und ja, das aufzuzählen würde jetzt ellenlang werden. Deswegen höre ich jetzt damit wieder auf. Genau. Dürfte ich dann eine Frage stellen? Ja. Macht ihr, darf ich du sagen? Ja, natürlich. Sehr gerne. Du hast erwähnt, dass ihr Aktionen macht. Was sind das für Aktionen? Was wir für Aktionen schon gemacht haben? Was ihr macht, ja. dazu hätten wir noch was gesagt, ne? Also wir uns ist schon, oder bist du das? Bist du darauf einfach? Also Aktionen, es gibt ja verschiedene Aktionsformen. Ne, und bei Femen ist es ja klar, dass die Aktionsform an sich ein Protest mit nacktem Oberkörper ist. Das heißt, die Protestform oder die Aktionsform ist ja eigentlich schon klar. Ne? Und genau, wir gehen eben davon, also wir betrachten es eben alles ein bisschen multidimensionaler. Bei uns gibt es eben mehrere Aktionsformen, die wir uns so durch den Kopf gehen lassen. Das sind zum Beispiel sowas wie, also dass wir Wert auf Bildungsarbeit legen. Das heißt, dass wir die Leute darauf aufmerksam machen, was für gesellschaftliche Problemlagen es gibt. Ja, oder beziehungsweise versuchen, da Impulse zu geben. Das machen wir mit öffentlichen Veranstaltungen, das machen wir mit Partys organisieren oder einem feministischen Camp oder wir verteilen Flyer oder... Also das Aktion ist an sich ist eine Diskussion oder eine Party oder eine Verteilung des Flyers. Habe ich das richtig verstanden? Unter anderem, ja. Findet das eine große Resonanz? Wie, ob es eine größere Resonanz ist? Also, ob viele Leute da teilnehmen und... Viele Leute teilnehmen. Also, ich möchte da direkt einsteigen, okay, weil ich, wollte noch genau dazu was sagen, oder das passt dazu für mich. Genau, also zu diesem Thema viele Leute erreichen. Also, wir haben schon so einen Anspruch, uns mit einem Thema möglichst tief und differenziert, soweit es geht, irgendwie auseinanderzusetzen und uns verschiedene Standpunkte anzugucken, um dann eine eigene Position zuzufinden und also bevor wir da irgendwie einen Text oder eine Aktion dazu machen und irgendwas in die Öffentlichkeit tragen. Und genau, das führt möglicherweise dazu, dass wir dann nach außen hin sichtbar weniger machen, so, oder weniger, also mit kürzeren Abständen, längeren Abständen dazwischen und vielleicht auch eine geringere Medienpräsenz haben als jetzt ihr. Also ziemlich wahrscheinlich. weniger Leute irgendwie erreichen mit dem, was wir machen. Aber es ist halt nicht unsere oberste Priorität oder unser vorrangiges Ziel, möglichst viele Menschen zu erreichen, weil irgendwie, also es kommt uns dann eher darauf an, was das für Inhalte sind oder also was das ist, womit die Leute erreicht werden sollen und ob das irgendwie, ob wir das vertreten können wollen, so. Genau. Weil, also wenn es einfach nur darum ginge, möglichst viele Menschen zu erreichen, dann kommt ein ziemlich kleiner gemeinsamer Nenner raus mit dem Rest der Menschen, die einen so umgeben. Dann differenziert ihr euch von dem Rest der Menschen. Ja, ich kann auch kurz drauf, also, ja, also, es mag sein, dass wir dadurch ein bisschen ein Inseldasein. Also eine kleine Insel, dass ihr zwischen euch da bespricht und in diesem kleineren Kreis eure Gedanken verbreitet. Versteht das? Also wir verbreiten das schon noch nach außen. Ich rede noch fertig. Ja. Aber es ist aber nicht euer Ziel, die Bevölkerung zu erreichen. Es ist nicht das Oberste. Das Oberste ist erstmal irgendwie einen Inhalt zu haben, eine Aussage zu haben, die wir gut finden, die wir richtig finden, die wir vertreten können und wollen. Und für die es sich dann lohnt, auch so einen Aufwand sich zu machen, nach außen zu gehen und das irgendwie stark zu machen. So. Genau, es ist halt unserer Meinung nicht pauschal gut oder besser, irgendwie was zu machen oder möglichst viel, möglichst schnell zu machen, weil es irgendwie ja erstmal darauf ankäme, den Kern des Problems zu finden oder so und das sozusagen... Wenn man diesen Kern des Problems verfehlt, wenn es irgendwie in eine falsche Richtung geht, dann ist es bestenfalls nur unwirksam und Energieverschwendung und schlechtestenfalls ist es halt irgendwie gefährlich, was man da verbreitet. So, bin gleich fertig. Es geht uns darum, dass wir irgendwie an verschiedenen Ecken und in verschiedenen Formen und Arten und Weisen was anstoßen. Das ist, wie du schon gesagt hast, finden wir irgendwie wichtig, Bildungsarbeit zu machen, Veranstaltungen zu organisieren für uns selber und andere. Das sind auch öffentliche Veranstaltungen. Dann uns und andere zu empowern. Also nicht nur dieses... Ja. Unterstützungsstrukturen aufzubauen und eben auch zu gucken, was man im Alltag verändern kann. Also in Familie, Beziehungen, auf der Arbeit, ja. Da habt ihr so, ich werde von mir. Genau, also wir machen nicht vorrangig Protest auf der Straße, auch, aber nicht nur. Und es hat eben auch seine Grenzen. Also dieses Leute auf Probleme aufmerksam machen und aufklären hat seine Grenzen in Verhältnissen, die irgendwie Ideologie also schaffen und auch erhalten. Und die Frage ist, inwiefern man da mit Aufklärung und mit auf Dinge hinweisen irgendwie kommt. Und man kommt da halt nicht drumherum, grundlegend praktisch was an Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verändern. Und das wäre eigentlich die spannende Frage, wie man das hinbekommt, die wir uns auch stellen, ja. Ich glaube, man kann das jetzt so stehen. Ja. Okay, dann haben sich jetzt erstmal beide Parteien verortet. Ich möchte Dorothee mal auch die Möglichkeit geben, was zu den Trümmerfrauen zu sagen. Und auch nochmal zu versuchen, den Schemen-Protest in einem internationalen Kontext einer feministischen Bewegungen und Veränderungen zu stellen. Aber einen Hinweis möchte ich noch machen, das ist ein Klischee und ein Mythos. Matriarchate sind keine Herrschaftsgesellschaft. Das hat nichts mit Herrschaft zu tun. Das sind Konsensgesellschaften. Das möchte ich jetzt hier nur noch mal sagen, weil das ständig falsch gesagt wird und mich nervt das. Das sind Konsensgesellschaften. Sofern man mit dem Begriff auf Matriarchate arbeiten möchte, das ist auch sehr problematisch, das weiß ich. Aber das will ich hier noch mal klarstellen. So. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, mich jetzt hier dazwischen zu behaupten, zwischen den beiden Gruppen. Ich will mal kurz noch was zu dem Hintergrund sagen, warum ich jetzt hier sitze und über Femen der Meinung bin, was sagen zu können. Ich habe von 2008 bis 2010 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Jena gearbeitet im Bereich Politikwissenschaft und habe mich da viel mit Transformationsgesellschaften und in Ostmitteleuropa beschäftigt. Und 2009 eine Kollegin und ich haben eine Studienreise organisiert in die Ukraine. Der Titel war auf der Suche nach der ukrainischen Zivilgesellschaft. Und dort habe ich in einem Vortrag einfach von einem Kollegen von der Heinrich-Böll-Stiftung erstmals was von Femen gehört und fand das ganz, ganz interessant, was er erzählt hat, eben auch so in dem ukrainischen politischen Kontext. Und habe angefangen, mit einer Kollegin die Gruppe weiter zu beobachten. Wir haben versucht, in Kontakt zu treten mit euren Kolleginnen in der Ukraine. Es war relativ schwierig. Wir haben ukrainische Genderforscherinnen befragt zu ihrer Meinung zu Femen. Haben immer mal wieder zu Femen publiziert, waren auf wissenschaftlichen Konferenzen und haben das Thema feministischer Protest in Transformationsgesellschaften vorgestellt. Und ja, so beobachte ich Femen jetzt seit 2009. Inzwischen arbeite ich nicht mehr an der Uni und es ist jetzt schwierig, da jetzt für mich jetzt auch nicht mehr so relevant, diese wissenschaftliche Debatte weiterzuführen. Ich bin immer noch interessiert an Femen und habe da letztes Jahr mit meiner Kollegin immer noch diesen Vortrag der Mona Lisa gehalten. Deswegen hatte Frau Bock mich gefragt, ob ich wieder kommen möchte, was ich natürlich gerne mache. Ich habe eine kurze Präsentation vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Rahmen passt oder ob wir es jetzt weglassen oder wie wir da jetzt mit umgehen. Also im Prinzip ist es so ein bisschen mein Anliegen, zum einen eben Femen vorzustellen, das habt ihr ja schon gemacht und ich denke, ihr seid auch viel sprachfähiger als ich selber. Ich bin ganz stolz, dass wir immer ins Gespräch kommen können, weil wie gesagt, der persönliche Kontakt bisher immer schwierig war. Und habe versucht aber darüber hinaus Femen als ein Element einer neuen feministischen Protestkultur zu verorten, die ich denke, die man schon beobachten kann. Und vielleicht, wenn ich einfach mal die Folien schnell zeige, ich denke, es ist jetzt interessant, dass die Debatte, die wir dann gemeinsam führen, Diskussionen, aber vielleicht nochmal, ich weiß ja nicht, ob alle auf dem gleichen Wissensstand sind, von daher ist es, denke ich, nicht ganz verkehrt, wenn wir das machen. Wie gesagt, kurz was zu Femen, ich werde es versuchen schneller zu machen als gedacht, dann ein paar andere feministische Protestformen, aktionsorientiert und dann denke ich, das ist eine willkürliche Untergliederung von mir, das heißt nicht, dass das auch so sein muss. Was ich jetzt so feststelle, ist dieser feministische Online-Protest, wobei auch zwischen beiden, denke ich, die Grenzen fließen sind. Online-Protest kann durchaus auch in diese Richtung aktionsorientierter Protest gehen. Also zu der Gruppe, hattet ihr ja schon gesagt, das, was ich auch so dann im Laufe der Zeit recherchiert habe, ist, dass Femen eben sich 2008 gegründet hat in Kiew. Und dass die Kernkompetenz und das Kernthema lange Zeit war, die Ukraine ist kein Bordell. Ne? Das war so dieses Schlagwort, das ist über Jahre fortgeführt worden, dieses Programm. Und damit ist so Femen erstmals in die Öffentlichkeit aufgetreten. Das sind alles Szenen, wo sie am Maidan, das ist so der große Platz in Kiew, wo auch da zur Orangen Revolution da die Proteste maßgeblich stattgefunden haben, mit diesem, ja, diesem Flashmob-artigen Aktionen aufgetreten sind. Dann, das, also die Art des Aktionen, der Aktionsform hatten wir ja schon festgestellt, es ist immer relativ ähnlich, ne? Also Femen tritt auf an öffentlichen Plätzen, macht Nacktprotest, inszeniert sich damit, es zieht eine große Menge an Medien an, an Fotografinnen, Fotografen, und darüber wird berichtet. Also das ist so dieser Ablauf, dieses Schockerlebnis, womit dann versucht wird, dass es dann um Reflexion der Themen geht, die ihr da eigentlich besetzt. Das ist so das Letzte, wo es um die Fußball-Europameisterschaft 2012, wo die Polen und die Ukraine ja zusammen durchgeführt haben, da war so das große Thema, diesen Pokal da zu klauen, was auch mehrmals, glaube ich, gelungen ist. Ne? Also dieser Pokal. Pokal zu klauen hat nicht gelungen, aber das Versuch, das zu klauen, hat gelungen. Ja. Also es war dieser Pokal, es war so eine Wander, also der ist durch verschiedene ukrainische Städte gegangen und da konnte man sich immer fotografieren lassen, und ich glaube, es waren mehrere Frauen, oder, die es immer versucht hatten? Ja, es waren schon mehrmals versucht, aber das natürlich, wieso man überhaupt bei EM irgendwelche Sachen macht, weil Sexindustrie und Sextourismus in dieser Zeit besonders hat so einen großen Ausmaß in Ukraine, oder egal wo gerade eine große Veranstaltung ist, eine sportliche Veranstaltung, besonders Fußball, weiß man ja, was dann die Männer, meist Männer, tut mir leid, aber ist das so, die größten Kunden von und von Sexindustrie sind. Das ist ja halt so. Es kann man viel über Gender-Sachen reden, aber ist es halt so. Und deswegen haben sie so viele Aktionen das gemacht und durchgeführt. Das sind noch ein paar andere Aktionen, weil das will ich auch immer betonen, oder das ist mir auch wichtig an Femen, es geht ja nicht nur um die Frage von feministischer Protest, sondern allgemein, also nicht nur feministische Themen, zum Beispiel diese Aktion oben links, diese Dirty Games, da geht es, das ist auch eine ganz alte, 2008, da geht es um die Frage der korrupten Machtelite des Landes, wo sie da einfach so ein Schlammcatchen veranstalten, um darauf hinzuweisen, eben auf Schmiergeldzahlungen und nicht transparente Strukturen in Verwaltung und Politik. Und das andere, da ging es um die Wahl, das ist die Präsidentschaftswahl 2010, wo Janukowitsch unterstellt wurde, und ich denke auch zu Recht unterstellt wurde, dass das Stimmen in großem Stil gekauft worden sind. Und da sind die Femenfrauen in die Wahlkabinen gegangen. Da sieht man unten das Bild. Die Aktionen sind angekündigt natürlich, und die Fotografen warten nur darauf. Und es ist eine wahnsinnige Fotografenmeute, die da schon wartet und Bilder macht, wie sie in der Wahlkabine im Prinzip gegen diesen Stimmenkauf demonstrieren. Was, finde ich, ein Ausdruck auch dafür ist, dass es ein allgemeine Positionierung von Themen über den Feminismus hinaus auch in der Ukraine ist, oder zumindest gewesen ist. Ich kann dazu zufügen, weil wir kämpfen überwiegend für Frauenrechte, aber Frauenrechte sind Menschenrechte. Und nicht nur Männer, nicht nur Frauen, sondern auch Männer leiden an Patriarchat und die Gesellschaft, die das von Patriarchat geführt wird. Deswegen ist das, wir kämpfen für Menschenrechte dann allgemein und für die Rechte nicht nur für besonders die direkt Frauen betreffen, sondern die ganze Bevölkerung betrifft. 2011 ging es dann, also meinten wir zu beobachten, dass der Protest zunehmend internationalisiert wurde. Also die Femen sind nach Italien gegangen, haben in Rom demonstriert gegen Berlusconi, sind nach Frankreich, nach Paris gegangen und haben dann mit französischen Feministinnen zusammen gegen die Scharia und gegen diesen Islamismus protestiert und demonstriert. Das heißt, also es ging rein weg von der ukrainischen Zentrierung auf eine mehr europaweite. Und nicht nur. Wir haben auch vor, nach arabischen Ländern zu reisen. Ja, aber 2011 meine ich jetzt. Ja, für der Zeit, ja. Okay. Gut, nächste Frage. Dazu will ich jetzt eigentlich gar nichts weiter sagen. Das ist, glaube ich, wird noch ein Kern dann der Debatte hier werden. Das genau, ist diese, das ist auf diesem der, Punkt. Der Protest in 2012 sind sie nach Hamburg gekommen, um diesen Prozess durchzuführen. Und im Kampnagel haben sie Vorstellungen gehabt. In diesem Moment war ich da. Und ich habe die Frauen getroffen und nach Tipps gefragt, wie könnte man hier in Deutschland das Gleiche oder Ähnliche anfangen. Und der einzige Tipp war, suche die Leute. Und was ich auch getan habe und was eigentlich auch geklappt hat. Zu meiner Befriedigung und Freude. Und weswegen... Ja, können wir die Freundin ausmachen? Also weil, ich hatte gelesen, keine nackten Personen, keine Verherrlichung des Nationalsozialismus oder Relativierung. Und so war es zu leise, weil es auch von vorne ich meine, eher auf dem Podium war das. Aber ich finde es halt, es hätte auch angekündigt werden können in der Folienpräsentation. Sie können gerne oder im Raum verlassen oder so. Weil wir reden über Filmen, wir reden über Proteste. Ne, wir reden halt über verschiedene Sachen und nicht nur über euch. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja klar. Ne? Also es ist klar, dass du gerne über eure Organisation redest, aber es geht halt um verschiedene Protestformen und gerade haben wir jetzt eine Konzentration auf Filmen. Und sie wird auch mehr in die Länge gezogen, dadurch, dass Format nicht ausleben kann. Also mir geht es jetzt darum, das, was ich sage, dass man das einfach anhand der Bilder, und darum wird es auch maßgeblich gehen, und da wird es auch in meiner Kritik drum gehen, dass wir von Filmen vor allem Bilder haben, das ja irgendwie darzustellen. Also das ist... Filmen ist nur ein Teil, jetzt kommen wie gesagt die anderen Organisationen oder Protestbewegungen, von denen ich der Meinung bin, dass man zumindest was den feministischen, die feministische Zielstellung anbelangt, sie doch mit Filmen vielleicht vergleichen kann. Ich kann die auch ausmachen. Also, oder weiter. Also es war so vorher die Ansage an alle Teilnehmenden, dass sozusagen das, was hier passiert, an alle, also es ging einfach die Ansage an alle, dass es eine Diskussionsveranstaltung ist und dass hier keine Protestaktion in jeglicher Form angezogen, ausgezogen mit Protestplakat oder sonst irgendwie etwas halt nicht durchgeführt ist, dass es angezogen ist. Da frage ich mich auch, warum Leute Organisations-T-Shirts tragen und diese Blumen in den Haaren haben. Was? Da ist eine Meldung gewesen. Entschuldigung. Ich weiß nicht genau. Die Bilder kennen jetzt alle von der Workaholic-freien Frau. Ich sage Ihnen nicht, die weiter zu zeigen. Das reicht jetzt, glaube ich. Ich komme hier jetzt auch gar nicht mehr. Vielleicht kannst du einfach ganz zum Schluss machen. Also ich habe versucht, das auch noch irgendwie schriftlich zusammenzufügen in so ein paar Thesen. Ja, ich will das ja auch weiter hören. Ich meine nur, ich würde dafür plädieren, auch dass die Bilder nicht weiter gezeigt werden. Okay. Andererseits, wie können wir über Femmenbewegung reden, ohne Bilder zu zeigen? Nee, ich meine, wir zeigen die Kritik. Also ich finde es jetzt okay, wenn jetzt von mehreren Stellen vom Publikum gewünscht wird, dass die Bilder nicht gezeigt werden, insbesondere von Hamburg, das ist okay. Naja, dass ich auch... wir haben auch Film gebracht. Man könnte auch zu den Bildern sagen, dass die Bilder, die jetzt gezeigt waren, nicht die Aktion betreffen, auf die ihr euch im Brief bezogen habt, sondern es zwei verschiedene Aktionen waren, nur um das einfach mal klar zu machen, weil es wurde sich oft bezogen auf den Hitlergruß, den wir bei der Aktion Ende Januar nicht gemacht haben. Das war eine Aktion von ukrainischen Filmern selbst und da waren wir nicht involviert. Einfach, um jetzt in Bezug auf die Bilder, ohne sie zu zeigen, sich darauf zu beziehen, es sind zwei verschiedene Aktionen gewesen. Und in der zweiten Aktion haben wir Arbeit macht frei an das Tor der Herbertstraße geschrieben. Darüber können wir später auch gerne noch sprechen. Aber ein Hitlergruß kam nicht vor. Einfach, dass wir über dieselbe Aktion dann auch reden, wenn nachher da Kritik kommt. Ziemlich die Aktionen werden vermischt und dadurch entsteht ein großes Missverständnis. Aber es ist okay, die Bilder werden jetzt nicht gezeigt. Dann ich sage genau. Ja, also ich habe mir jetzt die, oder wir haben uns in dem Vortrag letzten Jahr die Frage gestellt, inwieweit kann man jetzt Femen oder diese Anliegen von Femen in einem größeren Kontext sehen. Und dann gibt es natürlich eine ganze Menge frauenpolitischer oder frauengenderpolitischer Initiativen. Und ich denke, das, was so der kleinste gemeinsame Nenner ist, ist, dass es die Thematisierung von Frauenrechten, Thematisierung von sexualisierter Gewalt, von Prostitution, sexueller Belästigung einfach wieder in einen lauteren, einen hörbaren Protest mündet. Das ist was, was so nach der ersten Frauen, zweiten Welle der Frauenbewegung so den Marsch in die durch die Institutionen angetreten hat, was halt wieder so mehr auf die Straße geht. Also das ist schon was, was man, denke ich, konstatieren kann. Das fügt sich in so einem größeren Zusammenhang, dass es natürlich generell so die Bewegung wieder mehr auf die Straße geht, wie zum Beispiel auch so die Occupy-Bewegung. Und in dem Zusammenhang wollte ich das einfach nur nochmal bringen. Ich denke, da ist Pussy Riot auch ein Beispiel dafür, wie feministischer Protest anders stattfinden kann. Die Gemeinsamkeit, die wir zu Femen einfach sehen, ist das Agieren im post-sowjetischen Raum. Das heißt, unter den post-sowjetischen Bedingungen, was Meinungsfreiheit oder eben nicht existierende Meinungsfreiheit bedeutet. Deswegen haben wir Pussy Riot mit reingenommen. Eine andere Protestform hat eine junge ägyptische Künstlerin Alia Al-Mahdi gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Dieses Nichts hören, nichts sagen, keine Lust. Also wo sie sich da präsentiert hat, nackt und jeweils eben so die Balken über ihre Vagina, ihre Augen und ihren Mund, und das hat unglaublich, daraufhin hat sie Morddrohungen erhalten, ist untergetaucht, daraufhin hat sie, das fand ich ganz toll, eine Solidarisierungswelle gegeben von israelischen Feministinnen, die sich nackt auf dem Foto präsentiert haben, um ihr die Solidarität von israelischer, jüdischer Seite zu geben. Und das, was ich noch auch in diesem Kontext sehe, ist die Slutwalk-Bewegung, die sich seit einigen Jahren etabliert, also diese Schlampenmärsche zu Deutsch, die, also wo so ein bisschen Widerspruch ist, was wird gezeigt, was nicht. Also es gibt ja teilweise Slutwalks, wo Frauen sich auch nackt präsentieren, es gibt Slutwalks, wo Frauen sich gerade ganz normal präsentieren und einfach nur mit Plakaten ihren Protest ausdrücken wollen. Hintergrund war, das werden viele von Ihnen eben auch, denke ich, wissen, dass ein kanadischer Polizeikommissar gesagt hat, ich glaube, das war auch 2010, wenn Frauen nicht vergewaltigt werden wollen, dann sollen sie sich nicht wie Schlampen anziehen. Also hat man diese Slutwalks initiiert, wo Frauen eben ganz normal aussehen, auch teilweise. Und was ich in diesem feministischen Kontext auch mit einbeziehen würde, ganz normalen aktionsorientierten Kontext, ist diese One Billion Rising Geschichte, die jetzt am 14. Februar stattgefunden hat, in ganz vielen Ländern, auch viele Aktionen, über 100 Aktionen in Deutschland. Da ist der Hintergrund, dass Statistiken gibt, dass jede dritte Frau auf dieser Welt im Laufe ihres Lebens in irgendeiner Form sexualisierter Gewalt oder Gewalt ausgesetzt ist und sexualisierter Gewalt im Besonderen. Also sprich, das ist 1 Milliarde Menschen, also 1 Billion. Und diese 1 Milliarde soll sich erheben. Und das war im Prinzip ein Protestband. Das zog sich von Manila bis nach Seattle durch. Und das fand ich ganz toll, wie sich Frauen, vor allem junge Frauen, mobilisieren lassen, für feministische Themen auf die Straße zu gehen und zu tanzen. War ja im Prinzip eigentlich eine Art so Tanzchoreografien. Wir haben das in Dresden gemacht, da waren wir als SPD-Frauen auch beteiligt. War ein ganz breites Bündnis, auch Parteien, überparteilich und so weiter. Also das war, würde ich in diesen Kontext auch mit einbringen. So viel zu den aktionsorientierten Formen. Ich finde aber was gleichzeitig sich auch entwickelt, ist so eine Art online-basierter Feminismus. Das ist was wir jetzt in den letzten Wochen ganz intensiv beobachten konnten mit dieser Ad-Aufschrei-Geschichte, wo einfach sich über Twitter das Thema auch der sexualisierten Gewalt oder der Sexismus im Allgemeinen thematisiert wurde. Eine andere so eine Online-Aktion ist dieses Hashtag Ich habe nicht angezeigt. Das ist eine Kampagne von Münchnerinnen, die haben einfach gesammelt die Gründe, warum Frauen nach einer Vergewaltigung nicht angezeigt haben und versucht haben, aus diesen Äußerungen die Strukturen rauszusuchen und was die Gründe waren und wie man das zusammenfassen kann und was man da vor allem auch ändern kann, haben auch einen Brief an die Frauenministerin, Bundesfrauenministerin geschrieben, haben auch einen Brief an verschiedene politische Stellen geschrieben und führen diese Kampagne eben weiter. Also das ist was, was gleichzeitig stattfindet, wo, wie gesagt, auch die Grenzen fließend sind. Also aus dem, was online stattfindet, kann natürlich auch eine Aktion werden und umgekehrt. Also und gleichzeitig sind die Frauen, die auf Aktionen unterwegs sind, natürlich auch in den Social Media vernetzt und aktiv und präsentieren sich und Netzwerken und so weiter. Wie ich es versucht habe zusammenzufassen, das sind die Themen, die Thesen, die Sie hier sehen. Zum einen ist das, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, dass aktions- und straßenorientierte Protestkultur es schafft, feministische Themen wieder einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, was ich persönlich wirklich toll finde, wo eben das Internet und die sozialen Medien unterstützend und katalysierend dabei wirken. Zum Zweiten, gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass in dieser zunehmenden medialen Aufmerksamkeit Chance und Gefahr liegt. Das denke ich, das ist auch das, was ich versucht habe, bei Femen deutlich zu machen. Denn diese indifferente Berichterstattung produziert viele Bilder, liefert aber auch kaum Inhalte. Und das ist was, wie gesagt, ich beobachte Femen jetzt seit 4 Jahren. Die Anzahl der Bilder, die ich bei Flickr, bei Facebook, auf der Homepage, die ganzen Videoclips bei YouTube, das ist Wahnsinn. Aber ich suche, ich habe mehrfach schon gesagt, dass ich auch Vorsitzende der SPD-Frauen bin, ich versuche auch oder ich suche dann nach politischen Manifesten, nach Stellungnahmen, nach Ideen, nach Positionspapieren, nach irgendwas, was sich irgendwie auch politisch fassen lässt und das finde ich nicht. Und letzten Endes muss man sagen, um irgendwas zu verändern, muss man in die Strukturen rein, ob man sie mag oder nicht. Und das ist der Inhalt meiner dritten These, dass wenn es um langfristige Verbesserung von Frauenrechten geht, muss es vom kreativen Straßenprozess auch der Marsch durch die Institutionen angetreten werden. Also das gilt vor allem für Femen. Ich weiß, wie schwierig das in diesem postsozialistischen Raum ist. Ich weiß, dass Demokratie und Parteiensystem in der Ukraine nicht annähernd so funktioniert, wie es bei uns es tut. Dass es vor allem viel Vetternwirtschaft gibt. Aber letzten Endes muss, finde ich, irgendwann der Schritt zu einer Art politikbegleitenden Lobbying kommen, sonst ändert sich nichts. Man kann irgendwie Bewusstsein kreieren, so viel wie man will. Wenn es nicht weitergeht, dann verharrt das an irgendeiner Stelle. Und das sind, ja, das ist meine Position dazu. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage zu euch. Wie sieht, gibt es bei euch mittlerweile Bündnisse mit anderen Organisationen, Frauenrechtsorganisationen, mit Migrantinnenorganisationen? Die kommen auf uns zu, zum Beispiel Free Minds, gerade neulich, das ist eine Organisation, die eigentlich ziemlich anonym ist in Münster. Sie sind auf uns zugekommen und es gibt ziemlich, also wir warten einfach, bis sie auf uns zukommen, weil wir können ja uns nicht vordringen. Free Minds war der Name. Also wir haben ansonsten noch relativ wenig Bündnisse. Es ist bei uns eben auch der Unterschied, was jetzt mehrmals angesprochen wurde. Ich finde es deswegen ein bisschen ungut, dass die Diskussion jetzt so ist, dass wir mehrmals angegriffen werden, aber nicht wirklich darauf antworten sollen, weil wir die Diskussion eigentlich noch nicht begonnen haben. Aber trotzdem alles sagen, was wir besser tun sollten oder was wir besser nicht tun sollten. Und deswegen würde ich vielleicht jetzt im Zuge der Frage nach dem Bündnis versuchen, darauf ein bisschen einzugehen und zu sagen, wir haben keine Bündnisse. Uns unterscheidet eben das, was vielmals angesprochen wurde mit dem theoretischen Hintergrund. Und natürlich ist es auch für uns schwer, zu dritt zu sprechen für eine ganze Gruppe. Ich kann von mir persönlich sagen, ich komme aus einem Hintergrund, der sehr theoretisch war und der eher linksmarxistisch geprägt war. Und ich kenne einfach sehr viele Gruppen, die unglaublich viel diskutieren und kritisch die Gesellschaft beleuchten und immer nach diesem einen Weg suchen, um den zentralen Ankerpunkt der Gesellschaft zu finden, um den Kapitalismus und alle Ungerechtigkeit auf einmal abzuschaffen. Und mir ist vorhin ein Spruch eingefallen, dessen mein Freund von mir gesagt hat, blinder Aktivismus ist das Opium der Alternativen. Und vor 4 Jahren hätte ich das irgendwie lustig gefunden und sarkastisch und gut. Und mittlerweile denke ich mir, ich finde es besser, irgendetwas zu tun und damit eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, als zu theoretisieren. Und eben dieses klar ausgearbeitete theoretische Papier, was bei uns kritisiert wird, dass wir das nicht haben. Wir haben alle sehr unterschiedliche Positionen. Wir kommen nicht alle aus demselben Background. Wir haben unterschiedliche theoretische Meinungen. Aber uns war es wichtig, dass wir nicht versacken in der Diskussion darüber, sondern einen gemeinsamen Nenner finden und mit dem auf die Straße gehen und eben Leute damit auch erreichen, die nicht hier in die Bibliothek gehen würden, die nicht sich über Feminismus informieren, die Feminismus doof finden, die finden, dass Feminismus längst erreicht worden ist. Das ist eher die Gruppe, die wir ansprechen wollen, indem wir auf die Straße gehen. Und eben deswegen denke ich, die Bündnisse, also bis jetzt haben wir sehr viel Kritik bekommen und vor allem sehr viel Zustimmung eigentlich von einzelnen Frauen, einzelnen Personen. Das war so bis jetzt das, was wir erlebt haben. Ich würde sehr gerne, dass wir eigentlich, bevor wir weitermachen, einfach das wichtige Vorstellung unserer Gruppe machen mit dem Film, das wir mitgenommen haben. Das ist nur 5 Minuten. Ich hoffe, dass ihr das aushält. Die Nacktheit und die Symbole, die euch betrifft. Ich meine, Pussy Riot haben auch Gläubige irgendwie beleidigt. Ich hoffe, dass es keine Leute hier gibt, dass es so dermaßen beleidigt sind, dass sie das nicht verstehen, warum das eigentlich da drin geht. Ja, und ich hätte gerne, dass wir das erstmal gezeigt hätten. Und danach können wir nochmal tiefer gehen in unsere Protest auf die Herbertstraße oder sonst welche Proteste, die wir gemacht haben. Weil ich muss ja ein bisschen Gefühl bekommen, was Femin eigentlich ist. Und in diesem Film wird das erklärt. Ich würde es einfach jetzt dem Publikum zur Entscheidung geben wollen, weil es hier schon mehrfach Kritik geübt worden ist. Und falls die Mehrheit das jetzt nicht wünscht, würde ich dem jetzt auch nachkommen. Und sorry, das ist jetzt vielleicht erstmal noch kein inhaltlicher Punkt, aber damit sich vielleicht auch jeder wohler fühlt, wäre mein Vorschlag, erstmal alle Fenster aufzumachen. Okay. Vielleicht werden dieses Unwohlsein vielleicht ein Stück weit runter. Ich muss sagen, ich muss jetzt zum inhaltlichen Punkt mache ich den Anfang. Also ich muss es jetzt nicht unbedingt nochmal sehen. Können wir einfach machen, stimmt. Aber abstimmen. Erstmal diese ganzen 2 Fenster aufmachen. Das ist nichts Schlimmes. Was habt ihr für Angst? Es gibt noch eine Meldung. Es gibt eine Meldung hier und eine Sache. Ja. Es gibt noch Meldungen hier vorne. Ich finde, beide Gruppen sind hinreichend vorgestellt. Wer sieht das so? Vielleicht mal kurz. Wer sieht das nicht so? Wer möchte diesen Film sehen? Es ist verdammt nochmal 3 Minuten noch. Ich bin noch Költi, es tut mir leid. Ich würde das jetzt so, es ist würde ich jetzt so respektieren. Und damit auch die Diskussion so schnell, also eigentlich, dass wir auch alle in die Diskussion einsteigen können. Ich habe viele Fragen formuliert, ich habe bestimmt auch viele Fragen formuliert. Wenn ich das jetzt in Ordnung mache, ich stelle die Fenster auf. Also ich finde, dass ihr überwiegt in eurer Darstellung bisher und von euch ein bisschen weniger kommt. Ich denke, dass es überwiegt das eigentlich ist. Und ich hätte gern das gezeigt. Also, das wird jetzt egal, wenn wir das auch weitermachen können. Anstatt darüber zu diskutieren, was wir diskutieren. Die Meldung? Meldung! Und das war jetzt mal für Geschichten und auch für euch gegenüber. Ich finde es wichtig, dass ihr euch, was die mediale Wirksamkeit betrifft, auf Augenhöhe begegnet und ihr euch sozusagen verbal artikuliert und euch mal diesmal nicht diesen medialen, diesen bilderkräftigen Sachen bedient. Insofern, dass ihr euch gleichberechtigt zu E-Vibes zum Beispiel auf Augenhöhe bewegt. Das heißt, euch in dem Falle mal nicht Bildern und diesen ganzen, sag jetzt mal, diesen Kampagnen bedient. Das ist einfach auch eine Chance für euch, euch, sagen wir mal, mehr oder weniger intellektuell zu beweisen und nicht einfach Bilder vor euch herzuschieben. Nein, genau, das kommt ein bisschen. Ich möchte, es ist wichtig, dass ihr verbal euch auseinandersetzt. Ich möchte darauf gerne antworten. Und nicht über die Bilder, weil die kennen wir alle. Wir wissen, vielleicht nicht alle. Ich finde es total gut, wenn wir jetzt mit der Diskussion anfangen, weil für mich ist eher das Gefühl, wir diskutieren nichts und es dauert alles viel zu lange, bis wir da hinkommen. Das wäre mir sehr recht. Trotzdem war die Art und Weise gerade ziemlich patriarchal im Sinne von, wir sind dumme kleine Mädchen, aber die Nein, Diskussion wäre sehr erwünscht. Ja, genau so war das. Okay, dann beweisen wir euch, dass wir auch diskutieren können. Eine Bitte noch, könnte man dann diesen Klima ausstellen, ja, weil der macht ganz schön viel Lärm. Einfach Power aus. Aber ich hoffe, dass ihr uns Chance gibt, am Ende vielleicht unseren Film zu zeigen, weil wir sind nicht umsonst hier gekommen. Ich würde jetzt einfach das Publikum die erste Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Würde man was ganz anderes? Wird es irgendwie eine Halbzeit geben? Trinkpause? Also, ja. Nee. Gibt es Fragen? Ich glaube, ich habe jetzt einen wesentlichen, Punkt nicht verstanden, aber der geht eher ans Publikum als an die Diskussionsrunde. Wo liegt das Problem dann, den Film zu zeigen? Ich wollte das hier umschlossen. Ja, ist doch beschlossen, aber. Na gut, das war eine demokratische Entscheidung. Okay. Genau, das war jetzt die demokratische Entscheidung. Es wurden mehrere Meldungen getätigt, die sich unwohl fühlen. Und ich finde, es ist wichtig, um wirklich eine gute Diskussion zu haben, dass alle sich wohlfühlen. Und die Zeit ist schon relativ vorangeschritten. Und damit einfach die Diskussion entsteht, möchte ich die Runde ins Publikum stellen. Gibt es Fragen zu beiden Gruppierungen zum Thema feministische Protestkultur? Auch um noch mal ein bisschen auf den Wunsch von euch einzugehen, dass ihr euch noch nicht komplett vorgestellt habt. Ich finde, da fehlen durchaus auch noch ein paar Sachen. Wäre jetzt meine Frage, wollt ihr euch, also mich würde interessieren, warum so viel nationalistische Symbolik in euren Protesten mit reinspielen? Was ihr über diese Blumenkränze sagt, die ja nicht nur in euren Haaren sind, sondern teilweise auch als Tattoos die Körper der Urfemen oder der Femengründerin zieren, wie ihr euch damit auseinandersetzt, genau. Also da fände ich mal so was zu Nationalismus und zur Geschichte der Ukraine, was diese Blumen sind, irgendwie ganz gut. Und warum ihr das hier in Deutschland tragt. Die Blumen sind verdammt nur Blumen. Die sind in den Haaren, ja? Also von der Frau. Das Symbol von den Blumen kam ursprünglich aus der Ukraine, war ein volkstümliches Symbol für die Frau, das sehr wohl ein negatives Frauenbild hatte und kein kraftvolles Bild. Und wir haben uns das einfach als Symbol genommen. Also das ist jetzt unser Symbol und damit verwenden wir das. Es hat Femen in der Ukraine hat das verwendet und hat das abgewandelt davon. Und seitdem steht das einfach für Femen. Also es gibt dahinter keine tiefer liegende Bedeutung, sondern das ist das Zeichen für Femen und für Frauen, die kämpfen. Und es war früher eine andere Bedeutung und wir haben beschlossen, wir wollen dieses Symbol haben, um es damit zu unterstützen und haben das so beschlossen. Eigentlich, die Blumen sind Teil des Nationalkostüms von Ukraine. Und genauso wie Dirndl. Wir sagen ja nicht, dass Dirndl jetzt irgendwie eine nationalistische Bedeutung hat. Das ist verdammt nochmal nur Dirndl, ein Kleid. Und diese Blumen ist ein Symbol, die alle Frauen vereinigen soll. Es gibt ja, wir kennen ja Frida Kahlo, sie hat ja auch Blumen auf dem Kopf. Es ist gewisserweise auch eine Krone, die wir auf die, wir wollen damit zeigen, dass wir Kraft haben, dass wir Frauen sind, wir zusammen an der ersten Reihe kämpfen wollen. Und dass man auch uns identifizieren kann. Wenn wir protestieren, dann sieht man diese Punkte, wo man sieht, das ist Femen, das hat Femen gemacht, anhand von diesen Blumen und Oberkörper. Und dann mit dem Logo eigentlich. Das ist ein Logo, das Ukraine benutzt international. Das gehört alle Femen-Aktivistinnen, die anfangen zu protestieren. Und zum Beispiel Ali Al-Mahdi aus Ägypten. Sie ist eine Aktivistin, die gerade Femen Ägypten versucht auf die Beine zu stellen. Und das Logo ist die Flagge von Ägypten, damit man einfach der Bevölkerung zeigt, wir sind da, ihr könnt uns anschreiben, wir sind jetzt gerade in Deutschland, ihr könnt uns schreiben, dass ihr mitmachen wollt, damit ihr einfach so visuell und Bescheid weißt, dass wir gerade in Deutschland aktiv sind. Genau, das gleiche gibt es ja auch für Frankreich. Und das hat nichts mit irgendwelchen Nationalsozialismus vor uns zu tun. Es ist einfach ein Zeigen, wir sind hier und fertig. Es geht um Nationalismus, nicht um Nationalsozialismus. Okay. Es ist nur eine Flagge von Deutschland. Es gibt nur eine. Ihr seid ja eine Nation. Und ich als Muslim nicht. Ich weiß. Aber seid ihr aber. Ihr seid Deutschland. Oder nicht? Es ist die. Ich kann die Kritik schon sehr gut nachvollziehen, warum es hier auch Berührungsängste berechtigterweise auch von meiner Position her Berührungsängste gibt und auch Ablehnung. Schwarz-Rot-Gold täglich auch andere Nationalsymbole. Das hat auch etwas mit deutscher Geschichte zu tun. Das hat auch mit der jüngsten deutschen Vergangenheit zu tun, was nach der Wiedervereinigung auch hier in Deutschland passiert ist. Und auch der Spaß-Nationalismus seit der Fußball-WM 2006. Und meine Frage stellt sich auch, ist es nicht möglich, dass eine globale feministische Bewegung, wenn sie denn eine Flagge haben muss, dass die Flagge einfach keine Farben hat? Also dass es auch wirklich das globale und auch das feministische Anliegen auch so im Zentrum steht und nicht irgendeine Trikolore. Das ist auf jeden Fall das Ziel und wir haben darüber auch viel diskutiert. Wir haben dazu auch nicht alle die gleiche Meinung und wollen auch nicht alle die Deutschlandflagge verwenden. Es gab viele Diskussionen. Das war ursprünglich, haben die Frauen aus der Ukraine zuerst dieses Symbol verwendet und viele von uns haben gesagt, wir wollen das nicht und andere von uns haben gesagt, wir finden das okay, einfach als Zeichen dafür, dass es diese Gruppe in Deutschland gibt. Natürlich ist insgesamt das Zeichen einer Bewegung nicht auf ein Land festzulegen, sondern eine weltweite Bewegung zu haben, genauso wie, also wenn man gegen Ungerechtigkeit vorgehen will, muss man es auf der ganzen Welt tun. Also für mich ist es ganz logisch und für mich selbst ist es zum Beispiel, ich möchte nicht die Deutschlandflagge tragen, aber wenn andere sagen, für sie ist es einfach ein Symbol, dass es die Gruppe in Deutschland gibt, es verbindet uns nichts Nationalistisches. Wir finden nicht eine Nation besser als eine andere und wir finden auch Grenzen nicht gut, um das klarzustellen an der Stelle. Was mich jetzt ein bisschen irritiert hat in der Diskussion, beziehungsweise es scheint hier offensichtlich ganz unterschiedliche Positionen auch dazu zu geben, dazu überhaupt von einem Feminismus zu sprechen und von einem globalen Feminismus zu sprechen und eben von einer Unterdrückung der Frau oder eben auch zu sehen, dass es eben ganz unterschiedlich ist. Und das ist doch dann aber auch ein Punkt von inhaltlicher Auseinandersetzung, weil ich denke, in inhaltlicher Auseinandersetzung ist es dann eben sehr schwierig, davon auszugehen, dass wir irgendwie eine Subjektkategorie Frau haben, die alle auf die gleichen Art und Weisen von Herrschaftsverhältnissen betroffen sind. Und mich würde da einfach fragen, weil ihr habt ja schon sehr viel darüber geredet, was so eure Position dazu ist. Also das quasi, sagen wir, multidimensional zu betrachten. Weil ihr meintet, dass es innerhalb von eurer Gruppe eben auch sehr viele unterschiedliche Positionen dazu gibt. Gibt es da bei euch auch inhaltliche Auseinandersetzungen dazu? Oder seht ihr das als so einen globalen Feminismus? Oder ja, das würde mich interessieren. Und noch eine kleine Frage. Eben weil diese starke Rückbezüglichkeit auf Körperlichkeit stattfindet. Habt ihr auch schon so euch auseinandergesetzt vielleicht mit Transidentität und wie wäre das jetzt für euch, wenn jetzt jemand zu euch kommen würde und sagen würde, ich identifiziere mich als Frau? Jederzeit. Also ich würde dazu auch sagen, wir haben auch nicht alle die gleiche Meinung über die genaue Definition von Frau und zu sagen, inwiefern ist die Gender-Kategorie vorhanden. Wir beschließen einfach deswegen, dass wir sagen, wir demonstrieren als Frauen. Jeder, der sich und jede, die sich als Frau fühlt und unter diesem Unterdrückungsverhältnis der Geschlechter leidet, kann das tun. Also ich sehe das wirklich als praktisch den Verhältnissen angepasst. Natürlich kann man nicht die Kategorie sagen, hier Frau und hier Mann, weil alles kulturell konstruiert ist, meiner Meinung nach. Aber trotzdem braucht man, um einen Protest zu machen, steht man sich selbst im Weg, wenn man sagt, okay, wir wollen uns aber jetzt nicht als Gruppe definieren, dann helfen wir im Endeffekt nur denjenigen, gegen die wir protestieren wollen. Aber gibt es bei euch jetzt so innerhalb der Gruppen inhaltliche Auseinandersetzungen mit, sagen wir, feministischen Diskussionen, die es auch schon früher gab und wie ihr euch jetzt positioniert zu Themen? Weil das Ding ist, Patriarchat schläft ja nicht. Und wir müssen jetzt angreifen. Wir sollen nicht diese Zeit verschlafen, dass das Patriarchat weitermacht und wir Frauen tun gar nichts. Wir tun wirklich gar nichts, wir diskutieren nur. Aber wir sagen nicht, dass ihr nicht mehr diskutieren sollt oder niemand da diskutieren soll, sondern wir differenzieren das stark. Also Feminismus stellt ihr das vor als eine Armee gegen Patriarchat. Und die Frauen, die Femenfrauen, sie sind die Soldatinnen, sie stehen ganz vorne. Sie begreifen, sie gehen an diese Feinde von Patriarchat, sei es Politiker, und da treffen sie Gesicht zu Gesicht ganz nah an die Politiker, zum Beispiel von Berlusconi. Die waren da, sie haben die Meinung, was wir sagen wollten, was der Berlusconi. Sie wollten das im Gesicht ihm sagen und nicht da irgendwo in irgendwelcher hinterlässigen Tür da irgendwas schreiben. Und der Rest der Feminismus, es gibt richtig gute Feministinnen und feministischen Kreise. die sind es gibt Rehabilitationszentren oder die so hinter dem Front arbeiten und diese Theorien schreiben, und das ist auch richtig große Arbeit und richtig aufwendige Arbeit, und wir respektieren genauso diese Arbeit wie auch wie unsere auch Arbeit respektieren wir natürlich auch. Aber wir müssen nicht jetzt sagen, ihr tut das falsch oder ihr tut das falsch. Macht, was ihr könnt. Bitte, macht das. Hauptsache, es wird erreicht. Unser Ziel ist es, Gleichberechtigung zu erreichen. Also bei uns kann man schon auch dann sagen, dass die Aktion steht vor dem, dass wir einen theoretischen 100%igen Konsens haben. Also wir schauen, dass wir einen Konsens finden für die Aktion und für das, was dahinter steht. Und wir diskutieren theoretisch, aber zum Beispiel über diesen Punkt, mit dass wir kämpfen und dass wir Soldatinnen sind, haben wir zum Beispiel viel diskutiert. Weil ich würde zum Beispiel sagen, ich würde mich niemals als Soldatin bezeichnen, weil es für mich was von Unfreiheit bedeutet. Ich würde Kämpferin sagen, und für Irina ist es das Gleiche. Und wir haben viel diskutiert in Hamburg, auch zum Beispiel waren wir dann 3 Tage dort, über solche Positionen. Oder als eben dann auch die Fragen von euch kamen, ob Frauen ohne Brüste bei uns mitmachen dürfen. Und ich käme gar nicht auf die Idee, Frauen auszuschließen oder Transpersonen auszuschließen. Auf die Idee käme ich überhaupt nicht. Und ja? Ist das okay, wenn, oder sind wir... Soll ich mal deine Frage stellen? Oder ich frage dich, okay, gut. Sorry, aber wegen der, weil die Frage... Ja, genau, zum Machen. Also der Punkt, warum ich meine Frage gestellt habe, ist einfach nur, vielleicht werden ja Sachen dann kontrovers diskutiert, weil nicht vorher genug inhaltlich auch dazu gearbeitet wurde und sich dann Widersprüche... Also ich glaube einfach nur, dass es wichtig ist... Welche Widersprüche zu welches... was für Widersprüche? Na, zum Beispiel dazu... muslimischen Frauen zu sagen, ihr seid nur frei, wenn ihr euch auszieht. Solche Sachen. Also ja, das Muslim women, let's get naked. Das ist dieser Spruch, aber auch die muslimischen Frauen unterstützen das. Teilweise, natürlich nicht alle, aber die Feministinnen, die muslimischen Feministinnen unterstützen das auch. Durch die letzte Aktion zum Beispiel haben sie das Gleiche unterstützt, weil der Körper der Frau wird angegriffen. Was denkt ihr, wenn der Körper der Frau komplett verhüllt ist? Kann sie gleichberechtigt reden und ihren Gesichtsausdruck und zeigen? Wenn sie wütend ist, kann sie das durch diese Schleier zeigen? Wenn sie liebevoll ist, kann sie das zeigen? Denkt ihr, kann sie das zeigen? Wir können es ja vielleicht gar nicht wissen. Also der Punkt ist, und vielleicht dieses es ist eben das Problem, und ich will dann auch aufhören zu reden, weil ich will überhaupt nicht diese Diskussion so dominieren, weil es ist, was auch die Frage nach einem globalen Feminismus ist, ist der Glaube daran, dass wir alle unter dem Gleichen, dass es nur eins gibt sozusagen, aber es ist eben, glaube ich, wesentlich komplexer, und deshalb ist, und zum Beispiel eine Frau, die sich dafür entscheidet, das zu tun und sich zu verschleiern, wenn es ihre Entscheidung ist, das ist meiner Meinung nach ihre Entscheidung. Genau, und ich das kann sehen wir auch genauso. Wir sehen das genau. Auf jedes Land gibt es verschiedene Probleme, die man da bearbeiten muss. So, man kann es nicht global sehen, dass es ein Problem gibt, gegen das wir angehen. Das ist von Land zu Land verschieden. Aber wenn die Frau sich nicht verschleiern möchte, gibt es Polizei, die sie schlagt auf die Straße. Wenn ein kleiner Locker daraus guckt, sie wird geschlagen auf die Straße. Darüber reden wir natürlich nicht, weil wir reden nur für diese minder kleine Gruppe, die sich verschleiern möchte. Aber der größte Teil eigentlich leidet unter dieser Unterdrückung. Und wir gehen nicht nach Tunesien jetzt und protestieren da und sagen, ihr zieht euch komplett aus, sondern wir warten ab, bis da die Aktivistinnen sich finden und dann uns einladen. Und wir werden sie unterstützen, wir werden mit denen sich solidarisch fühlen für diese Sache. Befreiung der Frau, Befreiung der Frauenkörper, Selbstbestimmung der Frau. Ich fände, dass wir haben jetzt immer mal wieder über so einzelne Aktionen oder muslimische Frauen, wer was da bestimmt, was sie denken oder nicht oder was sie dürfen oder nicht. Was mich jetzt interessieren würde, vielleicht auch um die... Diskussion ein bisschen zurückzubringen, um was es geht. Also es gab eine Aktion von euch, die jetzt schon ein paar Mal angesprochen wurde, aber noch nicht näher definiert in Hamburg. Und darauf hat ja eVibes diesen Brief geschrieben. Vielleicht könnten auch die Vertreterinnen von eVibes kurz erläutern, einfach, dass wir uns auf eine Aktion mal kurz beschränken, das ist vielleicht einfacher, das ist nicht so ausufert, mal erläutern, was da die Kritik war und vielleicht könnt ihr dazu was sagen. Können wir überhaupt, was da geschah? Ja, vielleicht könnte es ja, also ich würde gerne mal wieder die... Genau, wir haben diese Aktion ist innerhalb einer Kampagne. Sexindustrie ist Faschismus. Diese Spruch haben natürlich innerhalb der Bewegung ist es entstanden, weil man Sexindustrie, die Systeme, diese kriminelle Kreise betreiben. Die sind ähnlich wie Faschismus. Und das, wir haben uns damit einverstanden und dachten, das ist ein guter Motto, das weckt Aufmerksamkeit, das ist provokativ, das erschüttert die Leute, wenn man das vergleicht und sagt. Und ich erzähle dann weiter, was wir daran gedacht haben und ich gebe da auch die Möglichkeit, vielleicht was dazu zu sagen. Ja, wir haben diesen Vergleich gewählt, weil wir wollten einen Hinweis darauf machen, dass gerade Zwangsprostitution ein wahnsinniges Verbrechen ist und dass sich keiner dafür interessiert, wenn wir ein Schild hochhalten, wo drauf steht, Zwangsprostitution ist ein Verbrechen oder Prostitution machen die meisten Frauen nicht freiwillig. Und deswegen haben wir uns für diese Aktion entschieden und es war uns natürlich klar, dass es eine Provokation ist. Und es war auch nicht der Sinn der Aktion, dass wir den Holocaust banalisieren wollten. Daran hatten wir überhaupt nicht gedacht, dass... daran hatten wir überhaupt nicht gedacht. Natürlich kann das so interpretiert werden. Aber ich finde das eigentlich ganz interessant, weil wir damit auch Kreise erreicht haben, die wir ansonsten nicht erreicht hätten. Und die Sache ist die, was wir damit tun wollten, war die Banalisierung von Verbrechen gegen Frauen zu beenden. Das war der Punkt, worauf wir hinweisen wollten. Wir wollten nicht den Holocaust banalisieren. Wir wollten sagen, schaut her, hier ist ein Verbrechen, das passiert jetzt gerade und ihr banalisiert es. Und es ist schön, den Holocaust und die Nazizeit und das Dritte Reich und das um heiligen Schleier zu vergraben. Man redet bloß nicht drüber und wehe irgendjemand recht daraus. Und also das war unser Hintergrund, warum wir das genommen haben, weil wir auf ein Verbrechen hinweisen wollten. Wir dachten, wir wählen einen möglichst krassen Vergleich, wo Menschen eingesperrt werden, wo Menschen als zweite Klasse behandelt werden. Natürlich ist uns klar, dass niemand einen Plan gemacht hat und gesagt hat, wir vernichten alle Frauen. Also so weit können wir schon mitdenken. Wir haben doch gedacht, dass das ziemlich viele Leute, bei ziemlich vielen Leuten Aufmerksamkeit erregen wird. Und das ist, wenn es Sexindustrie und Sexsklaverei und Menschenhandel angeht, dann gibt es solche Vergleiche, zum Beispiel von Lydia Caccio. Wenn ihr dieses Buch liest, ihr wird erschüttert, was das für Ausmaß von Sexindustrie hat. Und wie es mich erschüttert hat, dass, wenn ich das Buch gelesen habe, ich fühlte mich so machtlos und depressiv und deprimiert, dass das nichts geschieht. Hier, vor unseren Augen, werden die Frauen verkauft, wie Fleisch, wie einfach ein Fleisch. Und sie schreibt dann zum Beispiel einen Satz, in Burma sind Bordelle für Frauen wie KZs. Da werden sie da reingeschleppt. Sie werden da vergewaltigt, damit sie gefügigt werden und dazu gebracht, dass sie diesen Beruf ausüben. Und mit dem Stempel, du bist Prostituierte, du sollst diesen Beruf machen, bis sie komplett erschöpft ist. Und ich glaube, jeder wird sagen und mit mir meine Meinung unterstützen, dass, was ich schon gesagt habe, Prostitution tötet die Seelen. Wirklich die Seele. Das kann man nicht zurückholen. Zwangsprostitution besonders. Ich würde nun eine Frage stellen und dann direkt überleiten. Ich würde nur von euch wissen, was versteht ihr unter Faschismus? Und nach der Antwort das Wort für eVibes übergeben. Ja, es gibt also eVibes Wort ist da und sonst gibt es schon auch schon. Genau, und dann die nächsten zwei, genau. Also ich hatte gefragt und ich würde auch gerne. Erstmal vielleicht was zu, bevor wir jetzt wieder nicht über die Aktion reden. Also ja, wissen wir denn, was genau bei der Aktion passiert ist? Ja, genau. Also wir haben das noch nicht weiter geredet. Genau so, was ist bei Aktion passiert ist, wir haben Herbertstraße ausgesucht, nicht nur einfach so. Natürlich wissen wir, dass es kein Fall von Zwangsprostitution in diesem Ort ist. Aber es ist eine Elite von Prostituierten. Die sitzen da, sind Elite, stellt ihr vor. Aber sie sitzen wie in einem Supermarkt. Sie sind Freiberufler, aber sie sitzen da wie in einem Supermarkt. Man kann sie bestellen, man kann diese Frauen erniedrigen. In dem Sinne, dass man Geld bezahlt und bekommt, was man will. Weil man weiß ja, Prostitution ist nicht geht nicht um Sex, es geht um Macht an erster Stelle. Und wir sind dann also durch die Herbertstraße gegangen, wir hatten Fackeln dabei, wir haben Slogans gehabt wie Prostitution ist Genozid, wir hatten Slogans wie Frau ist keine Ware, wir haben gerufen, die Frau ist frei, wir haben geschrieben, Sex Slavery is Fascism, wir hatten Fackeln dabei, wir sind einmal durch die Herbertstraße durchgegangen, am Ende haben wir umgedreht, sind wieder rausgegangen und haben mit weißer Farbe an das Tor, das dort seit 1933 steht, weil die Nazis ja die Prostitution verboten haben, worauf wir nicht hinweisen wollten, dass wir das wieder wollen, haben wir geschrieben, Arbeit macht frei, um die Analogie zu dem KZ herzustellen. Ja. Weil die, die Wände wurden extra aufgestellt, damit man halt nicht passiert, was nicht sieht, was dort passiert. Und der Zutritt für Frauen und Kinder wird da auch untersagt. Es steht ein großes Schild, für Frauen und Kinder hier kein Zutritt. Und natürlich, wir haben richtig auch sowohl positive und negative Resonanz dadurch bekommen. Aber die Polizistinnen, wir haben diese, übrigens, wir haben diese Demonstration angemeldet bei der Polizei. Das ist eigentlich ein seltener Fall von Femmen, weil Femmen taucht richtig unerwartet an den Plätzen und wird mit den Feinden zu Hälter, in diesem Fall, und Bordellbetreiber und Freier konfrontiert. In diesem Fall hatten wir Polizei an unserer Seite und nicht nur einfach als Menschen, die uns schützen sollen. Wir hatten sogar von den Polizisten gesagt, es ist richtig cool, was ihr tut hier, weil wir sind erschöpft mit diesem Problem. Und wir können nicht angreifen, wir können nichts tun, weil Gesetz uns das nicht erlaubt, was da zu machen. Und wir wollen, dass dieses Gesetz in der Gesellschaft beachtet wird, weil dieses Gesetz ist für Sexarbeiterinnen gedacht war, aber nicht für die Menschenhandelopfer. Und ihr könnt mir tausendmal sagen, dass ich darf Opfer nicht benutzen, aber die gibt es. Und wenn ich mir das sagt, es gibt ja auch die Täter. Eine Frage an die Moderation. Es ging eigentlich gerade darum, die Aktion kurz zu beschreiben und ihr redet jetzt seit 10 Minuten genau, ungefähr und immer. Redet aber nicht nur über kurz die Aktion, sondern ihr versucht, also ihr redet schon über die Inhalte und ich fände es ganz angenehm, jetzt einfach auch mal das kurz zu beenden. Weil Inhalte und dann, sind ja auch der es ging aber kurz Inhalt darum, die Aktion zu beschreiben, so wie ich das verstanden habe, genau. Und dann die Kritik zu hören und das würde ich jetzt gerne hören. Ja. Danke. Ja, also ich habe gerade eigentlich überhaupt keinen Bock hier zu sitzen. So, also es wird einfach nur wiederholt, was schon gesagt worden ist bei der Aktion, was halt einfach nicht klar geht so. Und ich muss mich auch nicht mit allen Leuten auf den Podium setzen, so. Ich frage mich gerade, was ich hier mache. Vielleicht gehe ich auch, ich weiß noch nicht genau. Also es wurde halt gerade schon wieder mehrfach irgendwie Prostitution mit KZs und mit Faschismus und mit dem Holocaust gleichgesetzt. So. Es ist, ich weiß nicht, also wo ist da die Grenze, mit wem ich mich noch unterhalte? Was? Ja, ungefähr das. Und noch viele andere Punkte und ich würde vielleicht abgeben, weil ich gerade überlege, ob ich das jetzt will. Ja, auch wenn ich mich oute, das Problem für mich ist, ich kenne nicht euren Brief darauf. Ja. Also ich habe jetzt viel Themen wohl seit einer Stunde. Ich möchte mich der Vorrednerin anschließen, das ist total toll. Wenn ihr einfach, auch wenn ihr das jetzt doof findet oder nicht ausreden durft oder was auch immer, aber wenn ihr jetzt nicht sagt, was die Kritik war, dann ist es aber auch, also ich kenn's nicht. Darum ging's nicht, ich glaube, sie sind einfach nur nicht zu Wort gekommen. Ja, weiß ich, aber jetzt will sie ja nicht. Ich wollte sie jetzt ermutigen, aber sie bitte, ich find's schön, wenn sie es tun würde, weil ich nicht kenne. Ich glaube, also wir haben das Thema auch jetzt gerade angefangen anzuschneiden und es war mir auch klar, dass es mit Thema wird und dass darüber auch geredet wird. Und ich würde euch hier bitten, auch nochmal die Kritik zu wiederholen. Und es soll auch nicht das Thema des restlichen Abends sein, also würde ich mir wünschen, obwohl es auch wichtig ist, auf jeden Fall. Und dann auch noch die 2 Wortmeldungen, die es ja auch noch zu dem Thema gibt. Also das fände ich auch toll, wenn die aus dem Publikum da auch noch ihrem Recht kommen. Also ich finde auch gut, dass das Thema ist so, weil wenn man halt aus dem Punkt, wenn wir halt an dem Punkt stehen bleiben, so, dass es irgendwie eine Gruppe gibt, die so eine Analogien herzaubert und sich einfach weigert, sich damit auseinanderzusetzen mit der Kritik, dann brauchen wir über Protestformen nicht reden so, oder über irgendwie, wie können wir da aktiv werden oder so. Also wenn das geht einfach nicht. Also es ja, war eine Zustimmung eigentlich, das jetzt zu reden. Genau, also wir haben einen offenen Brief geschrieben, aufgrund dieser Aktion. Problematisch übrigens in dem Raum ist jetzt gerade nicht, dass wir nicht zu Wort gekommen sind, sondern dass alles nochmal reproduziert wurde. Alle Parolen, alles wurde nochmal, alles durfte ausgeredet und so weiter, alles durfte nochmal auf den Tisch gepackt werden. Und das ist natürlich schwierig, weil da natürlich Sachen drin stecken, die nicht reproduzierenswürdig sind, beziehungsweise wirklich zu kritisieren sind, wozu auch Femen teilweise noch nie Stellung bezogen haben. Also wir haben einige Fragen in den offenen Brief reingeschrieben. Es ging um Femen generell, da ging es eben auch um Sachen, die auch die ukrainische Gründerin gesagt hat und so weiter. Die sind jetzt hier jetzt nicht so relevant in Bezug auf die in Bezug auf die Aktion in Hamburg. Wir haben es eben kritisiert, dass mit diesen vielen Vergleichen alle Opfer des Holocaust und der Shoah und überhaupt Genozid verhöhnt werden. Ja? Also mit einer Bevölkerungsgruppe verglichen werden, die keinesfalls unter ähnlichen Bedingungen aufwachsen, leben müssen. Ja? Also dieser KZ-Modell sterben müssen. Genau. Also dieser KZ-Modell-Vergleich geht einfach gar nicht. Ja? Also es ist einfach nicht tragbar. Es ist auch nicht tragbar, dass den Spruch, der an Auschwitz dran stand, am Tor von Auschwitz dran stand, dann nochmal an die Herbertstraße ranzuschreiben. Das ist ein No-Go. Da brauche ich auch keine Kritikpunkte zu angeben, das geht einfach mal nicht. So, Punkt. Noch dazu sagen, es ging uns im offenen Brief nicht darum, die Protestform an sich zu kritisieren. Ja? Also die Protestform an sich, Nacktheit und so weiter, ist vollkommen okay. So, ne? Nacktheit kommt man nicht weiter. Ausreden lassen. Also es ist okay, wenn der Inhalt stimmt. Ja? Ich möchte diese Einschränkung machen, denn Inhalte, wie gesagt, habe ich auch sehr viel gesucht. Also ich suche schon ein paar Wochen, ich finde aber keine Inhalte. Schaut auf die Webseite einfach. Ja, danke. Danke für den Tipp. Bitte, lass mich ausreden. Weißt du, ich habe dich so lange jetzt schon reden gehört und ich möchte hier gerne auch was sagen. Dankeschön. Es geht auch nicht darum, irgendwie zu verschleiern, mit der Kritik zu verschleiern, dass Sexarbeit zu großen Teilen wahrscheinlich aufgrund des patriarchalen Systems entstanden ist oder aufgrund des patriarchalen Systems besteht. Ja? Es geht hier aber, es geht aber darum, dass hier eine per se Opferisierung stattfindet. Ja? Aller Sexarbeiterinnen. Ja? Alle Sexarbeiterinnen werden hier als Opfer dargestellt, was natürlich keinesfalls so sein kann, denn es gibt sehr laute Stimmen, ja, die sagen, dass es sich eben nicht um Zwang handelt, dass sie es gerne tun und freiwillig. Ich möchte jetzt zu der Freiwilligkeit gerne noch eine Anmerkung bringen, denn wir leben in einem kapitalistischen System. Ja? Und in diesem kapitalistischen System ist Lohnarbeit immer nur so weit frei, wie sie in einem kapitalistischen System eben sein kann. Ja? Sprich, wenn ich als Sexarbeiterin meinen Körper, sie verkaufen auch nicht ihren Körper, sie verkaufen Sex gegen Geld. Das ist ein Unterschied. Ja? Wenn ich meinen Körper oder Sex gegen Geld hergebe, ist es natürlich ein Machtgefälle, denn ich habe eine Dienstleistung, ich produziere eine Dienstleistung und kriege dafür Geld. Es ist ein Machtgefälle, natürlich. Das ist zu kritisieren. Das Sexarbeit an sich ist ein Symptom der patriarchalen Verhältnisse. Ja? Und darum, ich rede auch nicht von einem großen Patriarchat, denn das gibt es in meinen Augen nicht. Ja, aber es gibt patriarchale Verhältnisse, das System ist patriarchal überformt und es ist im Zusammenwirken mit anderen Herrschaftsverhältnissen zu betrachten, die alle kritisch zu reflektieren sind und alle in Bezug auf Kapitalismus. Das heißt, es kann nur über die Kapitalismuskritik gehen. So, und ich kann nicht sagen, alle Sexarbeiterinnen sind Opfer, wenn es Stimmen gibt, die sagen, nein, das ist nicht so. Also ich kann mich nicht über diese Stimmen erheben und sagen, nein, ihr seid alle unfrei oder ihr seid alle Mittäterin des Patriarchats oder das geht einfach nicht. So, möchtest du noch was sagen? Da kamen noch mehr Punkte drin vor, ne? Ja, es war so viel. Ich habe ihn auch eine Frage, wer mitmachen? Achso, willst du antworten? Ja, nee, ganz kurz was für eine Sache. Wir haben diesen Protest nicht für die Leute gemacht, die das, oder diesen kleinen Teil, der das freiwillig macht, sondern für den großen Teil, der dazu gezwungen wird. Und natürlich kann man auch, wenn man dann so eine Aktion machen, nicht so ein kleines Aber darunter schreiben. So. Deswegen muss man sich die Frage, ob man es machen sollte. Gab es hier und hier die zwei Herren konnten wir mehr vielleicht noch was haben wir nicht. Ich habe den Brief noch weiter ausführlich gehabt. Okay. Kannst du noch was sagen? Mir ist nur noch eingefallen, dass es auch darum ging, wer mitmachen darf und so. Aber ich hatte eine Frage, die sich da vielleicht ganz gut reinfügt. Also da ging es einmal um das Logo, was du auf deinem T-Shirt hast zum Beispiel, und um Subjektbegriff und um wer da mitmachen darf. Mhm. Wenn ich mir das Logo so angucke, würde ich gerne eure Meinung dazu hören. Sozusagen, die eigentlich auch in dem Brief mit drin stand, weil es eine Kritik war an wer mitmachen darf. Zum Beispiel dürfen da Menschen ohne Brüste mitmachen. Da gab es ja schon mal kurz vorhin ein Statement zu, aber ich finde das irgendwie... Ich habe die Frage dahin gestellt. Wenn ihr dazu was... Vielleicht hilft es euch, um da anzugucken. Dürft bei euch die Frauen ohne Brüste mitmachen? Es gibt keine weiblichen Körper für uns, also weibliche Körper, da sind keine Brüste dran oder sind auch keine, also müssen nicht Brüste dran sein oder eben auch nicht, das ist alles konstruiert. Genau so denken wir ja auch. Es ist halt schwierig bei euch irgendwie sich eingeladen zu fühlen, ne? Wenn man keine Brüste hat. So, also da könnt ihr noch zehnmal sagen, das können gerne alle kommen. Aber die Aktionen bestehen daraus, irgendwie in einer bestimmten Art und Weise geformten Körper zu zeigen. Es gab auch eben diese Person aus Brasilien. Fit, glaube ich, auf der Webseite, körperlich fitte Kriegerin oder so. Ja, körperlich und mental fit. Da ist auch die Frage, wer sich damit angesprochen fühlt. Dann gab es eine Antwort. Noch kurz. Und es gab eine Person von Femin Brasilien oder Ex-Femin Brasilien, die, ich weiß nicht mehr, wie das Zitat ging, aber sie hatte halt irgendwie gemeint, Femin Brasilien wurde dafür kritisiert von der ukrainischen Gründerin, ich weiß nicht, den Namen nicht, sorry. Ja, oder Sascha. Dafür, dass irgendwie dicke Frauen auch mit auf den Bildern waren, weil man. Ja, weil es eben genau um diese Bilder geht, da weiß ich nicht, also da sieht man halt immer eine bestimmte Art der Körperformung so und andere Leute, die jetzt nicht irgendwie diesem Körperideal entsprechen, fühlen sich da wohl kaum eingeladen, so, das wollte ich nicht nur sagen. Was ist das für Körperideal eigentlich? Also Filme in Ukraine waren selbst übergewichtige Aktivistinnen. Und es ist einfach so, ich sage nochmal, schreibt einfach uns eine Mail und ihr werdet mitmachen können, egal welche Alter, egal welche Körpergröße, egal welche Brustform oder vorhandene Brust oder nicht vorhandene Brust, schreibt einfach Mail, wenn ihr mitmachen wolltet. Und ihr wurdet mit angenommen. Nur man muss ja unterschreiben, wegen dieser Fit und... psychisch und physisch fit. Man muss auch unterscheiden. Es gibt Aktivistinnen, Femin-Aktivistinnen, aber es gibt auch Sextremistinnen. Die Sextremistinnen sind die Frauen, die richtig extreme Aktionen durchmachen. Und wir protestieren nicht nur einfach nur so, dass wir da nur mit Poster da stehen. Wir springen auf die Autos, wir springen auf die Dächer von irgendwelche, wir überqueren diese Absperrungen. Und natürlich muss man da ziemlich schon ein bisschen fitter sein als normal. Weil ich treibe nicht jeden Tag Sport, also auf keinen Fall. Aber trotzdem, man muss vorstellen können, das kann ich machen. Das werde ich mit meinem Körper machen können. Und dann deswegen, wenn du beim Protest mitmachst und du sagst, wir üben ja auch, dass wir. Und wir sehen ja, wie eigentlich schwach sind wir, dass wir nicht mal auf irgendwelche Tisch jetzt springen können, einfach nur so. Weil es ist einfach nicht möglich. Man muss üben, um solche Aktionen durchzuführen. Ich glaube, die allgemeine Befürchtung, die hier in dem Raum ist, dass Menschen, die jetzt körperlich nicht fit sind, in Anführungszeichen, weil sie jetzt körperlich eingeschränkt sind, Rollstuhl, querschnittsgelähmt, also Behinderungen, wenn man jetzt das Wort nehmen will, oder Menschen, die auch psychisch Probleme haben, psychisch eingeschränkt, dass sie da ausgeschlossen werden und dass auch hier diese Menschen aufgrund ihrer Einschränkungen je nachdem auch diskriminiert werden. Also das ist die Kritik, die dahinter steht und die auch, finde ich, auch berechtigt ist, wenn man diese Formulierungen verwendet. Also es gibt bei uns kein solches Ausschlusskriterium. Das einzige Ausschlusskriterium, das es bei uns gibt, ist, dass wir Männer nicht bei uns aufnehmen. Das tun wir aufgrund, weil wir die Form des Protests so gewählt haben, dass es um die sich als Frau fühlende oder unter dem Patriarchat leidende Person geht. Also Männer können uns unterstützen, aber nicht beim Protest mitmachen. Also sie können nicht beim Protest mitmachen, in dem Sinne, dass sie mit uns da an der Reihe sitzen. Wir haben aber keine einschränkenden Prinzipien. Die gibt es bei uns nicht. Und es ist richtig, dass wir in Deutschland, haben wir jetzt keine total dicke Aktivistin. Wir sind aber in Deutschland auch ungefähr 14 Frauen jetzt. Und es gibt bei uns wirklich diese Einschränkung, nicht bei uns können alle diese Menschen mitmachen. Und wenn jemand im Rollstuhl sitzt, dann muss man halt gucken, wie die Person dann in dem Protest, wenn vielleicht die anderen laufen, was machen kann, damit es nicht gefährlich ist. Ich meine, klar muss man das dann planen. Ich würde jetzt mal ganz kurz Dorothee, weil sie schon länger schon mir zuflüstert, dass sie eine Frage hat und dann die zwei Herren und nochmal auf. Okay, ich fange mal an. Die Anna Hutzer, die Gründerin von Femen in der Ukraine, hat immer wieder angekündigt, dass die ukrainischen Frauen eine Partei gründen wollten. Das habe ich immer, also jetzt über Jahre schon gelesen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Und das ist die eine Frage. Die andere, könnt ihr was zu eurer Struktur sagen? Also wie seid ihr organisiert? Wie finanziert ihr euch möglicherweise auch? Welche Pläne habt ihr, wie ihr weiterarbeiten wollt? Ja. Das Problem ist mit Ukraine, dass sie können nicht mal die Bewegung registrieren. Die Bewegung ist gerade in Frankreich registriert und wir sind gerade dabei. Wir haben schon die Dokumente angereicht, dass wir die Bewegung hier in Deutschland registrieren. Bis jetzt wird die Regierung von Ukraine nicht zulassen. Für sie ist das zu extrem oder ich weiß nicht, welche Gründe sie da haben, dass die Bewegung von Femen in Ukraine nicht registrieren sein darf. Was nochmal Nachfrage, was heißt registrieren? Also wollt ihr euch hier in Deutschland als Verein gründen? Genau. Oder? Okay. Und über Strukturen, ja? Das, weiß ich nicht, was da. In Strukturen, ja, wir stehen im Zusammenhang mit Femen Ukraine, aber trotzdem gibt es in jedem Land eine eigene Organisation. Also es ist, wir sind schon in ständiger Rücksprache miteinander, aber es wird jetzt nicht jede Aktion von allen abgesegnet. Und wir sprechen uns über Telefon oder über das Internet und versuchen möglichst kurzfristig Aktionen zu planen, damit es dann eben auch zeitnah ist. Vor allem, das muss man auch wissen, das ist eine freie Bewegung. Es ist auch freidenkende Menschen und sie können in die Bewegung beitragen mit tollen Ideen. Wir schließen auch nicht die Männer in dieser Art aus. Wir begrüßen sie, wenn sie uns helfen. Wir haben auch ziemlich viele Designer, die uns unterstützen und Journalisten und alle möglichen Menschen, die uns einfach helfen wollen, damit die Bewegung weiterkommt. Und was das Finanzierung angeht, bis jetzt finanzieren wir einfach die Reisekosten selbst, weil wir Verein noch nicht gegründet haben. Können wir ja auch entsprechend nicht die Spenden annehmen. Aber die Organisation von der ukrainischen Bewegung, die hatten am Anfang Zuschüsse bekommen von Privatleuten. Leider ist es zurzeit nicht mehr so, dass das aufgehört in diesem Sinne. Ab und zu bekommen sie irgendwelche Spenden, aber hauptsächlich wollen wir, dass die Bewegung sich selbst sozusagen durch T-Shirts und Verkauf von sozusagen Kunst die wir mit unseren Brüsten schaffen, verkauft und finanziert wird. Also finanziert wird man. Könnt ihr vielleicht irgendwie nochmal sagen, wie viele ihr seid, was ihr so macht und wie oft ihr euch... Hier gab es noch zwei Wortmeldungen, die waren seit 20 Minuten, das sind Fragen gestellt und reichen. Und den würde ich jetzt auch einfach mitgehen, um Fragen zu stellen. Genau. Das kam vor, ich glaube von dir, Moderation, Frage nach Faschismusdefinition, die wurden nicht beantwortet. Auch die Frage nach der Gleichsetzung von Sexindustrie und Faschismus wurde meines Erachtens auf zwei Weisen beantwortet. Einmal wurde gesagt, es gibt Parallelen, und dann wurde aber gesagt, es ist eine Provokation. Also ich weiß noch nicht ganz genau, was da die Position der Feminin ist. Sollen wir da nochmal darauf antworten oder nehmen wir dann zu viel Platz ein? Weil es kommen sehr viele Fragen nur an uns und ich möchte nicht, dass wir hier mit Fragen bombardiert werden, was alles irgendwie nicht gut ist und ihr kommt nicht zu Wort und dann müssen wir uns das als Vorwurf auch noch anhören. Aber es ist schwierig, wie sollen wir damit umgehen? Sollen wir darauf jetzt noch antworten? Mir kommt der Vorwurf gerade nicht. Okay, ich würde gerne meine Fragen kurz anschließen, weil, weil ich mich auch gemeldet habe, ist es so ähnlich. Also was auch, ich zitiere jetzt auch so halb aus dem Brief, den wir euch geschrieben haben, Eva es euch geschrieben hat. und aber genau, was meine Frage war auch, also nochmal die Verwendung, genau, die Gleichsetzung mit Holocaust, mit Shoah, das war auch in der zeitlichen, ich weiß nicht, einen Tag danach oder einen Tag davor, zeitlicher Nähe zum Gedenktag an die Shoah, wo für mich sich die Frage stellt, ja, wo sind eure Grenzen? Warum, du hast schon gesagt, Provokation, aber habt ihr Grenzen? Habt ihr euch damit auseinandergesetzt? Was ihr? Was? Ja, also ich würde es gerne nochmal von euch hören, wie ihr euch dazu positioniert, ob ihr das nicht bedacht habt, wie ihr Menschen damit verletzt und wie ihr mit was ihr damit was gleichsetzt. Oder ob ihr quasi sagt, das nehmen wir in Kauf. Und so ein bisschen in der Ähnlichen, also es gibt ja auch in Aussagen von der Gründerin, wo so Aussagen im Raum stehen, wie die Herrschaft einfach umkehren oder das Blut der Männer soll fließen. Also ich wüsste gern, wo eure Grenzen sind. Okay, also das waren jetzt ungefähr 5 Fragen. Ich fange einfach mal vorne an, okay? Also, weil du hast ja auch eine Frage gestellt vorher und sonst beantworten wir die Hälfte. Also erstmal würde ich sagen, Definition Faschismus, Führerstruktur, autoritärer Staat, alle lösen sich selbst darin auf und befriedigen sich gleichzeitig selbst, indem sie sich mit dem Führer identifizieren. So, Politikwissenschaft, oder? Definition Faschismus. Weil Italien ist ja genauso Faschismus gewesen wie Deutschland. Also das ist für mich die Faschismus-Definition, die auch im Buch steht und jeder nachlesen kann. Das ist das Erste. Dann das Zweite, es fällt immer wieder das Wort Vergleich, Provokation und dann Gleichsetzung. Also ich meine, das ist nicht das Gleiche. Auch eine Analogie, ein Vergleich oder eine Metapher dient dazu, um gewisse Ähnlichkeiten darzustellen, aber es heißt niemals, ich würde mich niemals hinstellen und sagen, irgendetwas ist genauso wie der Holocaust gewesen. Entschuldigung, A ist B ist eine Gleichsetzung, ist keine Analogie, irgendwie eine Parallele ziehen. Das ist doch aussprechen. Oh ja, natürlich, aber es ist natürlich auch klar, dass wenn man sich 2 Wörter auf den Körper schreibt, da keine ausgearbeitete Meinung drauf passt. Sorry, so groß ist der Körper nicht. Warum macht man das denn auf dem System? Warum denn? Nochmal. Wenn das so kompliziert ist, also wenn man es nicht in 3 Wörtern ausdrücken kann, kann man es sich vielleicht nicht groß auf den Körper schreiben. Natürlich nicht, man kann keine Bücher auf den Körper schreiben. Ja, dann kann man das vielleicht einfach nicht machen. Damit, also muss man was anderes machen. Was anderes denn? Irgendwas anderes, zum Beispiel ein Stück Papier, wo irgendwie mehr als 3 Wörter draufstehen. Und keiner liest. Also ich meine, das ist schon klar, dass es uns darum geht, und das wäre mir auch wichtig, das zu sagen mit den Provokationen, dass es uns darum geht, eben Leute darauf aufmerksam zu machen, die sich nicht 100.000 Jahre vorher damit beschäftigt haben. Es ist jedem und jeder im Raum klar, dass man nicht mit einem Wort auf dem Körper alle Fragen des Feminismus und des Kapitalismus beantworten kann. Und ich kann jetzt wieder nicht auf alle Fragen antworten, weil ihr schon wieder 2 neue gestellt habt und ihr euch meldet und eigentlich niemand hier drin hören will, was wir zu sagen haben, sondern nur diesen Vergleich kritisieren. Also ich würde zum Vergleich gerne noch was sagen, weil wir es jetzt wieder nicht beantwortet haben. Es ist total schwierig und es ging uns darum, darauf hinzuweisen, dass Zwangsprostitution was Krasses ist, was hier passiert und dass eben die Gesetze zur Legalisierung von Prostitution nicht die Prostituierten schützen, sondern vor allem Leute, die mit Menschen handeln. Und das sollten wir kritisieren und wir haben diesen Vergleich benutzt, um zu sagen, schaut her, das ist echt total schlimm. Und für mich ist der Holocaust und Prostitution nicht das Gleiche. Und es ist auch nicht vergleichbar, in dem zu sagen, es war nicht unser Anliegen zu sagen, es ist das Gleiche, sondern es war zu sagen, schaut her, es ist wirklich schlimm. Meine Frage jetzt dazu ist, warum bedient ihr euch dann denselben Elementen in derselben Art und Weise wie die Strukturen, die ihr eigentlich angreift? Wie in dem Sinne? Kannst du das am ausformulieren? Ich habe es jetzt nicht mehr. Also ihr bedient euch, sagen wir mal, in eurer Kritik am Patriarchat, an den Elementen, die ihr gerne ändern wollt, im Prinzip genau, ihr nehmt dieselben Werkzeuge wie die Strukturen, also ihr versucht, die Strukturen zu verändern, indem ihr im Prinzip genau dasselbe macht, wie die Strukturen, die ihr bekämpfen wollt. Was zum Beispiel nehmen wir von Patriarchat, dass wir gegen... Zum Beispiel, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, Otto Normalverbraucher im Fernsehen euch sieht, ne? Dann, wie soll ich das erklären? Also wenn ihr nackt auftretet auf der Herbertstraße, dann ist das... Also euch unterscheidet euch nichts von, nicht von den Mädchen, die da in den Schaufenstern stehen. Also es ist einfach so, dass es dieser Protest, den ihr formuliert, zu so einer Beliebigkeit verkommt, aufgrund der, sagen wir, gewissen Oberflächlichkeit, die in diesem medialen Material, was ihr produziert oder produzieren lasst, stattfindet. Das heißt, wenn es euch wirklich um Feminismus, um sagen wir, wirklich tiefgreifende Veränderungen geht, von mir aus auch über Protest und über medienwirksame Aktionen, dann ist das, was ihr tut, wirkungslos, weil es kontraproduktiv ist zu der eigentlichen Idee, die hinter dem steckt. Das ist aber Ihre Meinung. Das ist kontraproduktiv und das ist, es ist okay, dass Sie diese Meinung haben. Wir können auf diese Frage nicht antworten, ob es produktiv oder kontraproduktiv ist. Es ist einfach, die Bewegung ist genau gerade beim Entstehen. Es ist gerade dabei. Und das ist irgendwelche Ergebnis oder Resultat oder eine Linie drunter zu schreiben, es war gut oder es war nicht gut. Es braucht Jahre, bis man das wirklich begreift, ob es wirklich gut war oder nicht gut war. Und nicht jetzt eine Woche. Und das vielleicht ist diese patriarchalische, wieso benutzen wir zum Beispiel die Medien, ja? Das ist nicht die Kritik. Die Kritik ist, wie ihr die Medien benutzt. Das ist meine Kritik. Ah, dass wir so ähnlich aussehen wie Prostituierte. Nein, das geht nicht darum. Es geht um eure Symbolik, die ihr, also dieses Corporate Design nennt man das, was ihr vor euch hertragt. Ich bin fast schon dazu geneigt, dass das, was ihr macht, es geht euch nicht um Feminismus oder um die Befreiung der Frau, es geht nur um pure Mädchenaufmerksamkeit. Wir wollen nur unsere Brüste zeigen. Um Unterstützung in irgendeiner Form, also ich will euch jetzt nichts Kommerzielles unterstellen, aber selbst das kann man im Hinterkopf haben, dass es euch, das ist ein krasser Vorwurf jetzt, euch im Prinzip nur um mediale Aufmerksamkeit geht, unter dem Deckmantel, wir wollen für die Frauen eintreten und für Gleichberechtigung, was auch immer. Und, das ist jetzt ein bisschen seltsam. Nee, das ist nicht seltsam, sondern wenn man sich jetzt sagt, schaut euch doch die Webseite an, schaut euch an, wie sie Uniformität vor sich hertragen. Im Prinzip dieselben Elemente, die ihr kritisiert. Also ihr verkörpert das regelrecht selbst, was ihr verändern wollt und kritisiert. Natürlich müssen wir mit der Bewegung weiterkommen. Wir müssen uns irgendwie auch finanziell unterstützen. Und das ist natürlich, dass wir unsere T-Shirts jetzt angezogen haben. Das ist auch ein Zeichen. Diese T-Shirts könnt ihr auf unserem Shop kaufen. Okay? Damit können wir unsere Reisekosten hierher, dass wir hier überhaupt sitzen und mit euch reden können, bezahlen. Also ich kann auch noch was sagen. Also es ist jetzt antwortet das Podium und dann würde ich gerne drei Fragen sammeln. Erste Wortmeldung, zweite, dritte. Ich war doch auch noch fragen. Also ich wollte. Nee. Also wirklich Podium. Ich gebe es wieder ab. Dann würde ich gerne. Und zwar möchte ich eigentlich dir recht geben. Also wie gesagt, ich beobachte es schon Jahre und ich finde, am Anfang fand ich den Protest kreativ, zum Beispiel auch mit der Schlammschlacht und das Baden in einem Brunnen, wo es gegen die Abstellung vom warmen Wasser in Kiew und zu einigen Zeiten ging. Und so, da hatte das was Neues, was Kreatives und irgend eben so was Verstörendes, was Aufmerksamkeit erregt. Aber wenn man das einfach über die Jahre nutzt sich das extrem ab. Und ich finde auch, es ist immer banaler geworden. Und das bedauere ich eigentlich, weil an und für sich muss ich sagen, was die Femen in Ukraine angefangen haben, das ist irgendwo ja auch mutig, also sich da selber darzustellen, vor allem in so einer Struktur, in so einem der Machismus in der Ukraine ist noch viel stärker, die Rechte von Frauen, wenn man sich anguckt, was Frauen dort verdienen, wie Frauen im Parlament repräsentiert sind, es gibt keine einzige Frau in der Regierung, es gibt 8% Frauen im ukrainischen Parlament, das Heiratsalter von Frauen ist 23, weil einfach die soziale Absicherung so wichtig ist und wichtiger ist, als irgendwie selbstständig sich irgendwie einen sozialen Basis zu erarbeiten und alle so eine Fakten. Und da kommt eine junge Gruppe, die ist anders, die ist mutig. Also das fand ich schon erstmal toll und kann es im Prinzip auch jetzt nur sagen. Ich, inzwischen denke ich auch, welche PR-Nummer oder welche PR-Idee steckt dahinter, weil, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, die letzten Endes politische Schlagkraft fehlt. Also auch mit der Herbertstraße. Ich gehe mit euch mit. Ich finde auch, das Prostitutionsgesetz, was wir in Deutschland haben, gehört abgeschafft. Ich finde, wenn man sich die Zahlen anguckt, der Menschenhandel steigt in Deutschland, seitdem es seit 2002 dieses Gesetz gibt. Und Polizistinnen und Polizisten sagen, wir müssen da was machen. Wir haben keine Handhabe, weil wir an die Freier nicht rankommen, an die Bordellbesitzer. Aber das muss man den Leuten mitteilen. Und da finde ich, da muss man eine Pressemitteilung rausgeben, wo die Fakten stehen. Da muss man die Flyer verteilen. Da muss man auf seiner Homepage auch mal so einen Faktencheck machen und das einfach den Leuten sagen. Weil anhand der Bilder, das habt ihr selber gesagt, das sieht man online. Diese Fakten gibt es schon. Wir müssen nicht jetzt diese Fakten nochmal wiederholen. Jeder normale Mensch wird ihr das weiß niemand. So sehr steckt da keine Normalität drin. Und nachdem wir Protest gemacht haben, wir reden mit Journalisten. Aber sie beschreiben keinen Artikel, wo es um die Fakten geht, sondern sie zeigen nur die Bilder von euch. Und das finde ich nicht schade. Nicht unbedingt. Also ab und zu gibt es richtig gute Artikel, die geschrieben waren. Zum Beispiel, wir haben auch nicht, das war nicht unser erster Protest, das auf Herbertstraße. Ja. Wir haben diesen Thema schon zweites Mal aufgegriffen. Da, was wir auch vor Pascha gemacht haben in Köln, war null Provokation bis auf unseren Körper. Deswegen war auch nicht so viel große Resonanz. Da wusste man nicht mal, dass wir überhaupt existieren. Das war einer von den ersten Protesten. Und da haben wir große Poster genommen. Wir haben richtig viel da auch drauf geschrieben. Und daraus, aus allen diesen Artikeln, die geschrieben waren, nur ein Artikel, der richtig gut sachlich und das jeder unserer Slogan war aufgenommen und gesagt, wieso wir so denken. Ich könnte diesen Artikel zukommen lassen, weil es ist ein richtig guter Artikel. Wir haben das auch nach dem Protest auf unserer Facebook-Seite. Wir schreiben immer so Links, wo man nachlesen kann, was wir auch sagen. Und natürlich, wenn wir Möglichkeit haben, dann reden wir auch über Statistiken. Aber das kennt doch jeder, dass das so schlimm ist, dass man nicht begreiflich ist. Weil vor allen Dingen wollen wir mit unserem Protest die Leute dazu animieren, sich selber zu informieren. Wir können ihnen ja nicht die Meinung vorgeben. Wir wollen halt damit halt auch, dass eine größere Masse damit in Berührung tritt und die sich nicht immer mit diesem Thema informieren. Wenn sie dann zum Beispiel unseren nackten Oberkörper sehen, okay, was steht daraus? Okay, warum ist das so? Und wir wollen halt so einen Anstoß geben. Eins, zwei, drei. Also erstmal sammeln und dann überweisen. Also das geht glaube ich gar nicht. Ja, meine Frage schließt so ein bisschen an. Also ihr habt ja gesagt, ihr braucht eben so diese Verknappung quasi, weil also mehr auf eure Körper zum Beispiel auch nicht draufpasst. Und das ist ja auch einleuchtend, dass wenn man mit seinem Protest im medialen Mainstream-Diskurs ankommen möchte, dass man sich dann eben eine bestimmte Verknappung und vielleicht auch Provokation braucht. Und deswegen wäre meine Frage, die daran anschließt, ist es nicht eigentlich dann doch unzulässig, wenn diese Provokation und Verknappung auf Kosten von Reflexion und Differenzierung geht und damit die eigene Position eher schwächt als stärkt? Also wenn ich zum Beispiel überlege, die Artikel, die ich gelesen habe über eure Herbertstraßenaktion, in allen Artikeln wurde erwähnt, dass eine Prostituierte aus dem Fenster gerufen hat, ich bin freiwillig hier, ich bin freiwillig hier. Und ich denke einfach, wenn ich jetzt so als normaler Leser an so einem Artikel sitze, dann lese ich den noch durch und ihr sagt, ihr wollt Leute erreichen. Und ich glaube, ihr erreicht natürlich viele Leute, aber ihr erreicht sehr wenig Leute für eure Sache, weil dadurch mehr die Leute sich gegen euch positionieren und eure Position in sich einfach nicht schlüssig genug und gut begründet ist. Und das fordern aber die Menschen wohl, wenn sie Artikel lesen, die auch im medialen Mainstream-Diskurs so vorkommen. Und dann meine daran anschließende Frage wäre, eben wie kann man oder muss es überhaupt sein, dass sich emanzipatorischer, feministischer Protest im medialen Mainstream-Diskurs differenziert und reflektiert präsentieren kann? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und das wäre vielleicht eher eine Frage an die jeweils dann. Genau. Frage 1. Frage 2. Meine Frage bezieht sich auch auf die Aktion in Hamburg. Und zwar habe ich den Eindruck, dass ich verstehe schon diese Idee, dass man eine spektakuläre Aktion hat, die Leute da abwarten kann, wie sie stehen. Und was ist denn mit den Frauen, die da sind? Also wurde denn im Vorfeld mal sich informiert über zum Beispiel Bewegungen von Sexarbeiterinnen, die sich vielleicht schon seit Jahrzehnten zusammenschließen und selber für ihre Rechte kämpfen. oder die vielleicht einen anderen, möglicherweise pragmatischeren und möglicherweise etwas stilleren Ansatz haben, der aber vielleicht Frauen tatsächlich praktisch hilft. Habt ihr euch mit sowas mal auseinandergesetzt? Frage 3 würde ich gerne an beide Gruppen richten. Ich habe eigentlich 2 Fragen. Die eine Frage ist, also da geht es nochmal schon um den Punkt Aufmerksamkeit zu erregen. Also gerade bei euch geht es ganz viel darum, also wir machen das so und so, weil wir damit ganz viele Leute erreichen. Mich würde interessieren, inwiefern habt ihr denn Rückmeldungen von, ich sag mal, sich nicht als frauenbewegt, feministisch definierenden Kreisen, also sozusagen von denen, die nicht hier sitzen. So, also in welche Rückmeldungen sind das, die ihr bekommt an beide Gruppen? Und dann noch ein anderes Themenfeld. Inwiefern ist das Thema Abtreibung ein Thema für euch als ein sehr originär feministisches Thema auch? Inwiefern ist Kampf gegen Paragraph 208 ein Thema auch an beide Gruppen? Ich war auch noch dran. Es ist einfach nur ganz schön eine Frage, ob ihr irgendwie einen Stapel Flyer hier lassen könnt, eure E-Mail-Adresse von der Webseite oder irgendwie sowas, ob man euch mal besuchen kann in Dresden, ob ihr euch irgendwie einmal die Woche trefft oder ob ihr zusammen kocht in der Fokü und weiß ich nicht, keine Ahnung. Und redet ein bisschen mehr. Also es gibt einen Blog, er heißt evibes.blogsport.de. Ja. Da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, da kannst du eine E-Mail schreiben. Okay. Und es gibt im Juni das E-Camp gegen Kapitalismus und sein Geschlechterverhältnis in Thüringen. Und da kannst du auch gerne vorbeikommen. Oder ihr alle. Das organisieren wir gerade. Ja. Andere Fragen. Also es ging jetzt um Mädchen und Feminismus sozusagen. Also wie, was jetzt? Genau. Und was ihr für Rückmeldungen bekommt und Antreiber. Also ein Diskurs in den Medien. Also ich glaube, kann ich anfangen? Also ich habe vorhin schon beschrieben, je differenzierter das irgendwie wird, was man aussagt, umso schwieriger ist das, das dann auch irgendwie genauso an die Öffentlichkeit zu bringen oder an viele Leute zu bringen, irgendwie, weiß ich nicht, an den Spiegel oder so, keine Ahnung. Und das ist halt, ich würde nur gerne, bevor das irgendwie weiter ausgebreitet wird, dass man sich entscheiden müsste zwischen einfachen, falschen und komplizierten, richtigeren Aussagen. Es ist ja noch nicht so, dass der Feminismus oder die Feministinnen hier stehen und die Medien irgendwie dastehen und das so voneinander getrennt wäre. Also es gibt durchaus Feministinnen, die Medienschaffende sind oder Medien betreiben. So. Dieser Blog, den wir haben, ist auch ein Medium. Also keine Ahnung, es ginge halt darum, sich nicht irgendwie, also klar, das kann man auch machen, sich darüber aufregen, dass irgendwie das so schwierig ist, in den Medien anzukommen, aber man könnte halt auch sagen, man könnte versuchen, da selber Medien zu schaffen und sich da irgendwie einzubringen. Das würde ich jetzt dazu sagen. Also das ist nicht so voneinander getrennt. Oder halt Medien, feministische Medien supporten, was es schon gibt, Zeitschriften und ähnliches. Darf ich einen Punkt sagen zu der Frage, bevor ihr zu der nächsten weitergeht, weil sie ja an uns beiden. Vielleicht du noch was zu der? Okay, ja klar. Weiß ich nicht, wann. Nö, das war eigentlich schon. Und dann kannst du jetzt. Okay, dann wollte ich noch eben zu der Frage von dir sagen. Das ist natürlich richtig, damit, dass wir uns mit dieser Art der Reduzierung viele Feinde machen und nicht gerade Leute für uns gewinnen. Überhaupt nicht. Ja, aber es geht auch nicht um uns, sondern um Ziele und um eine Gleichberechtigung. Und ich finde, also ich merke das sehr deutlich, dass wir uns damit keine Freundinnen machen. Aber darum geht es nicht. Ja, also das wäre so von mir noch die Antwort dazu. Genau, die nächste Frage war, da ging es um die Auseinandersetzung, inwieweit ihr euch da auch schon informiert habt, auseinandergesetzt. Also es gibt Vereine, die für Prostituierte arbeiten. Madonna in Bochum gibt sogar Einstiegshilfen und beraten Frauen, die sich halt wirklich dafür entscheiden, in Prostitution zu gehen. Oder okay. Und da auch Beratungen anbieten und auch medizinische Angebote. Dann gibt es Hydra e.V. Also Es gibt Caro e.V., eine deutsche technische Grenz. Okay, das ist eine ganz andere Richtung. Die arbeiten gegen Kinderprostitution dort in der Grenzregion, die mittlerweile in der dritten Generation stattfindet. Aber inwieweit habt ihr euch da auch auseinandergesetzt, dass es da auch Frauen gibt und auch Schriften und auch Veröffentlichungen, die Menschen unterstützen, die sich entscheiden, in die Prostitution zu gehen? Das sind ja meistens nicht nur Frauen. Das war sehr problematisch, weil vor der Hamburg-Aktion ein Treffen geplant mit Prostituierten und das ist dann leider kurzfristig abgesagt worden. Das finde ich total furchtbar und daran ist in Zukunft das auf jeden Fall zu ändern. Also ich finde ich selbst untragbar. Bei uns war es so, wir waren alle dort, wir hatten die Aktion geplant, wir haben es trotzdem getan, aber es wäre unbedingt angebracht gewesen, vor so einer nächsten Aktion dieses Gespräch zu suchen, was dort leider abgesagt worden ist. Das Problem ist aber, wo sind die Stimmen von Zwangsprostituierten? Wo sind die Organisationen, die sich für Zwangsprostituierten und Menschen, die Opfer, wichtige, tatsächliche Opfer von Menschenhandel organisieren und für die Rechte von diesen Bevölkerungsschicht halt antreten. Das möchte ich auch gerne wirklich wissen. Wo sind sie? Weil Sexarbeiterinnen, wir wollen nicht denn was verbieten und wir wollen denn nichts was vorschreiben. Sie können sich gerne organisieren und für die Rechte, eigene Rechte kämpfen. Aber mich erschüttert das, was geschieht und wo wir einfach alle mitverantwortlich sind, weil wir einfach nicht drauf schauen. Das Thema Prostitution, jetzt auf die dritte Frage zu kommen, es steht schon genauso auf der, so genauso lange auf der Agenda, wie es die feministischen Bewegungen gibt. Dann dazu zählt auch der Paragraph 218 Anfang des 19. Jahrhunderts, war das ja auch mit so die Forderung schlechthin gewesen, auch diesen Paragraph abzuschaffen. Und das ist zum Beispiel ein Thema, der im feministischen Protest komplett weg ist. Und es ist ja nicht so, dass es im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren gerade innerhalb Europas sehr massive Gegenbewegungen gab, um das Recht auf Schwangerschaftsabbruch abzuschaffen. In Polen waren das letztes Jahr 4 Stimmen, die da wirklich das Schlimmste verhindert haben. Letztes Jahr ist in Irland eine Frau in einem nicht durchgeführten Abbruch hat auch verblutet mit der Begründung, wir sind ein katholisches Land. Ne, da ist nichts passiert im europäischen Raum, also was mich auch sehr gewundert hat und es ist ja ungelöst. Paragraph 218 steht immer noch im Strafgesetzbuch, es ist immer noch ein Straftatbestand und da frage ich mich auch zu Recht auch, wo ist das Thema hin, wie kann das eigentlich auch wieder in die Öffentlichkeit gebracht werden und auch diese Forderung wieder, ne? Es ist ja auch mit ein Bestandteil von Gleichberechtigung, nicht nur Quote und Kita-Plätze oder was mehr. So ist das. Deswegen werden wir auf jeden Fall dafür was vorbereiten. Wir werden nicht sagen, wann es sein wird. Und wir werden dafür was von unserer Seite natürlich beitragen müssen, weil dieses Thema darf nicht unbeachtet werden. Dieses Thema greift uns an erster Stelle als Frauen an. Ist ganz kurze Nachfrage, ist Abtreibung in der Ukraine erlaubt? Ich glaube, es ist erlaubt. Also auf jeden Fall in Russland ist es erlaubt. Und ich finde, dass E-Vibes, also um euch noch mehr mit ins Boot zu holen, auch noch was ganz Wichtiges angesprochen haben, es ging um Feministinnen und Medien und in der Vorbereitung habe ich mir die Frage gestellt, also die Medien, also ich rede jetzt von den Mainstream-Medien, der Spiegel, Zeit, Süddeutsche, ne, was die breite Bevölkerungsschicht liest und vielleicht die Standard oder Anschläge oder Missy Magazine. Und da habe ich mich gefragt, inwieweit es nicht wirklich egal ist, ob der feministische Protest angezogen oder nackt erfolgt. Bei Pussy Riot wurde ja auch gänzlich negiert, dass sie auch eine feministische Gruppierung sind und auch feministische Forderungen gestellt haben. Also ich habe darauf keine Antwort, also deswegen stelle ich sie jetzt und das ist, fände ich halt eine spannende Frage, ob nicht generell auch immer der feministische Gehalt des Protestes gerne dann an den Rand gedrängt wird. Ja, wo fangen wir denn jetzt an? Also es gab auch noch eine Frage, nämlich eine Frage, die wir auch beantworten sollten eigentlich. Ja, aber vielleicht lassen wir das. Aber wir das beantworten. Also ich jetzt. Nein, beantworte ruhig erstmal die anderen Zuschauer. Rückmeldungen. Was wir für Rückmeldungen bekommen von Leuten, die nicht sich als feministisch bezeichnen würden oder so? Ja. Naja, also wir bekommen nicht so viele Rückmeldungen von Leuten, die sich nicht als feministisch bzw. nicht antisexistisch oder sexismuskritisch oder wenigstens den Anspruch haben, das zu sein. Es liegt aber einfach daran, dass das schon alleine in den Kreisen, von denen wir Rückmeldung bekommen, einfach so einen riesen Arbeitsaufwand betrifft, also auch in Bezug auf Sensibilisierung, dass eben auch zum Beispiel in Alternativzentren natürlich auch Sexismen und Geschlechterbinarität eine große Rolle spielen und wir da natürlich vor allen Dingen eben sehen, dass wir diesen Raum, den wollen wir auch nutzen, da halt irgendwie zu gucken, dass der Raum für alle Menschen irgendwie offener und sicherer gestaltet werden kann und so weiter. Und das passiert halt auch in Zusammenarbeit eben eher mit solchen Strukturen, das muss ich jetzt so sagen. Und damit sind wir schon super ausgelastet. Also wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, das sieht ja in einigen Städten anders, also genau so aus. Also es ist tatsächlich so, dass wir damit genug Aufwand haben. Und das ist auch echt sehr gut ist. Weil das sind für uns die nächsten, für uns am Lebenswelt nahesten, sage ich mal, es ist innerhalb unserer Lebenswelt. Und es geht uns ja schon eher darum, unsere Lebenswelt auch irgendwie besser oder zu transformieren, irgendwie, keine Ahnung, anzugleichen. Anzugleichen streiche ich bitte. Ja, also finde ich schwierig, irgendwie den Anspruch zu haben, Leute irgendwie durch vor den Kopf stoßen, mit irgendwas dazu zu bringen, sich bitte für ein Thema zu interessieren. Also weiß ich nicht, wie das, ja, sehe ich nicht so viel Potenzial drin. Also entweder ein Interesse ist da, dann gebe ich mir da auch eher eine Diskussion, als wenn ich irgendwie noch erklären muss, warum das jetzt überhaupt diskutiert werden muss. Ja, also ich hätte noch eine Frage an Filmen. Und zwar Frau Maas hat ja angeregt oder angesprochen, dass in der Ukraine eventuell Firmen auch als Partei gegründet wird. Und sie hatten ja auch angeregt, dass es eher ein, auch, oder sie wünschen sich ja auch von Firmen eher einen Marsch durch die Institutionen, also dass man vielleicht auch in Parlamente geht und so weiter. Und darum wollte ich ja dann Firmen fragen, ob ihr das für eine gute Idee haltet. Also vielleicht eine Partei zu gründen und indirekt. Ich glaube schon, dass in Deutschland wir eine Chance bekommen könnten, vielleicht. Mal schauen, es wird dauern, es ist nicht leicht, in diese Strukturen ranzukommen. Niemand wird uns das erlauben, überhaupt niemand erlaubt uns sogar die Mund aufmachen, eigentlich. In dem Sinne, dass wir das überhaupt... aber ist das nicht auch eine Gefahr? Ich meine, ist das nicht eine Gefahr, wenn man sich verankert und in Parlamente begibt und sich in das System eingliedert, dass dann gerade auch diese Universalität verloren geht? Aber wieso sollen wir das alles Männer überlassen? Wir wollen ja auch mitbestimmen. Ja, vielleicht sollte man das Schiff einfach sinken lassen. Aber ich glaube, die Stärke von Filmen ist auch eigentlich diese Universalität, dass viele Frauen sich angesprochen fühlen auf der ganzen Welt, diese Haltung schätzen und das inspirierend finden. Ja, das muss ja weitergehen. Das ist sicher eine Sache, die wir diskutieren müssen. Also das ist jetzt eben eine Frage, da kann jetzt auch nicht eine Antwort kommen, wenn wir darüber nicht gesprochen haben. Ja, okay. Ich zum Beispiel finde jetzt, ein Gang ins Parlament wäre für mich nicht der Weg der Wahl, weil ich denke, dass man durch die Institutionalisierung viel zu sehr da hineingezogen wird, sich an diese Machtverhältnisse anzupassen, dass wenn man die Macht bekommt, schon so sehr ein Teil davon geworden ist. Also ich bin eher für den Weg von außen, aber eben genau mit solchen Sachen muss man sich inhaltlich auseinandersetzen. Ja. Aber unsere Hoffnung ist, die Menschen begeistern und dass sie aufstehen. Einfach aufstehen und behaupten, die Rechte zurückzuerkämpfen, wie sie das können, wie sie das für gewählt haben. Wir sagen nicht, eure Weg ist schlecht, dass ihr ein Buch schreibt. Wenn ihr dafür Zugang fühlt, wenn ihr Talente dafür habt, dann macht das. Wir sagen niemandem, tu das nicht, tu das nicht. Wir sind alle zusammen in diesem Kampf auf eigene Art und Weise. Eine kurze Ergänzung noch zu Ihrem Statement. Ja. Also es geht ja nicht nur darum, wir gründen eine Partei und lassen uns ins Parlament wählen und alles ist gut. Also es, weil davor gibt es ja noch ganz viele andere Schritte und ich denke, das ist auch das, was wir zurückgespiegelt bekommen haben von den Gender-Expertinnen so aus der Ukraine. Es gibt so eine Plattform, an die wir uns gewandt haben. Es gibt ja auch andere feministische Organisationen, es gibt Frauenzentren auch in der Ukraine und da war so unsere Frage, wie ist da die Zusammenarbeit mit Femen und da war die Antwort einhellige, die gibt es nicht. Und das ist was ich schade finde, weil eigentlich finde ich Netzwerkarbeit und sich da Expertisen holen mit Leuten, die vor Ort sind, an Problemen arbeiten, eben in solchen in Frauenzentren oder in Beratungsstellen oder wie auch immer, das ist ja, das muss ja irgendwie die Basis sein für eine weitergehende Arbeit. Also ich will das jetzt nicht verkürzen, auch wir gründen eine Partei und alles ist gut. Also das ist ein Missverständnis auszuräumen. Das ist natürlich Hoffnung, dass das die andere Organisationen auf uns zukommen und mit uns zusammenarbeiten. Aber kann es nur diesen Weg geben? Also kann, was die anderen Organisationen auf uns zukommen, also ich meine, müsstet nicht ihr auch ein Interesse daran haben, doch, Netzwerkpartnerinnen zu haben? Doch, wir sind da und wir suchen Leute und wir stehen da. Also natürlich, wir können nicht niemanden zwingen, also mit uns was zu tun zu haben. Aber wir, ist das schwer? Ich würde gerne eigentlich noch auf eine Frage von vorhin von dir antworten, obwohl es jetzt irgendwie ich wollte nur mal sagen, das Problem, weil, weil das Problem ist einfach, dass bei euch der Inhalt fehlt. Deswegen melden sich keine Menschen bei euch. Es ist einfach so. Wenn bei Inhalt da wäre, könnten sich mehr Menschen damit identifizieren. Die könnten vielleicht, keine Ahnung, denken, okay, die haben den und den Standpunkt, mit denen möchte ich gerne zusammenarbeiten, um im System was zu verändern. Und das heißt es nicht, Prostitution muss verboten werden, sondern da heißt es, es müssen rechtliche Grundlagen geschaffen werden, verändert werden, es müssen Netzwerke gebaut werden, vergrößert werden, die tatsächlich die Arbeitsbedingungen verbessern. Ja? Und indem ich Dinge in die Illegalität setze, heißt es nicht, also dass ich sie verbiete, heißt es nicht, dass sie nicht mehr da sind. Ich meine, vor Gesetz sind, das ist der Mann und die Frau auch gleichgestellt zum Beispiel. Ne? Also ich meine, wie sieht es aus? Also warum sitzen wir hier? Weil es Feminismus immer noch gibt und geben muss. Leider, ja, ich würde gerne darauf verzichten. Aber so eine Sache, das müsst ihr auf dem Papier schreiben. Und du hast vorhin auch gesagt, na ja, aber da gab es so einen schönen Artikel, der wurde dann im Nachhinein geschrieben. Also lasst ihr die Medien für euch die Inhalte generieren oder was? Also ich weiß nicht, ich würde mich als Schablone benutzt fühlen, ja? Also ihr gebt eure Körper null Inhalte, null irgendwas, ja? Und stellt euch dahin und dann im Nachgang von wirklich von den Medien und ihr kommt in die Mainstream-Medien, das heißt Bild und so generieren eure Standpunkte, ja? Wieso Spiegel auch? Also ich weiß nicht, also ich fände es nicht gut. Ich fände es nicht gut, weil ich könnte, also das ist Emma, alle möglichen Medien, wir greifen alle Medien auf. Es ist einfach der Unterschied, finde ich, wie man schon sagen kann, dass es was anderes ist, aktionistisch zu arbeiten oder theoretisch. Dass es uns darum geht, Aktionen zu machen, konkrete Aktionen, um auf konkrete Sachen hinzuweisen und eben nicht ein theoretisches Buch zu schreiben. Nein, das sage ich nicht. Entschuldigung. Es geht vielleicht schon darum, dass vielleicht auf eurer Homepage neben der Bildergalerie vielleicht noch eine Textseite ist, wo genau draufsteht, wir fordern das und das, wir stehen dafür und dafür. Steht ja auch. Also bei zum Beispiel gegen Zwangsprostitution. Unsere Forderung ist schwedisches Modell. Wir sagen nicht, wir wollen Prostitution abschaffen. Können wir auch nicht. Leider können wir nicht. Aber schwedisches Modell ist für uns ein Ideal. Wäre es in die ganze Welt dieses schwedische Modell genommen, würde Menschenhandel bekämpft. Ich möchte Sie gerne auf die Frage von vorhin Entschuldigung. Da wurde kurz Pussy Riot angeschnitten von dir. Und so in Bezug auf Medien kommt denn, also mal abgesehen davon, wie man das jetzt macht, man kommt eh nicht da an mit seinen Inhalten oder so, habe ich das verstanden? Also mit den feministischen Statements, das kommt eh nicht an oder so? Also es wurde halt immer gesagt, sie protestieren und beten gegen Putin, aber sie haben ja auch dafür gebetet, dass Jungfrau Maria Feministin wird. Also haben auch so ganz viele feministische Statements getan, die so nicht wiedergegeben wurden. Es wurde immer gesagt, sie sind Putin-kritisch, sie sind regimekritisch. Und das ist ja halt auch sehr verkürzt. Oder haben wir zum Beispiel, und auf die Standard war ja auch ein wunderbarer Artikel mit der Überschrift Feminismus ohne Feminismus, bitte. Genau, also das haben wir ähnlich gesehen, dass das so war. Also ohne jetzt irgendwie... Also ich wäre zumindest nicht in der Lage, das irgendwie zu analysieren, mir diesen ganzen Artikel anzugucken, genau was ist da vorgekommen, was nicht. Aber dass diese Tendenz so ist, haben wir halt auch so gesehen, haben dann halt einen Vortrag gemacht, der genau diese Inhalte beleuchtete. Mhm. Um mal so ein Beispiel zu geben, was wir so machen. Genau, und was halt auf jeden Fall, ich würde jetzt gerne nochmal so einen Femen-Pussy-Riot-Vergleich ziehen. Also einerseits natürlich der Unterschied, die einen haben irgendwie bunte Kostüme an und die anderen haben halt einen freien Oberkörper. Und dann ist halt der Unterschied, Pussy Riot erzählen keine Scheiße. Also Pussy Riot haben halt irgendwie nie gesagt, also sie haben halt ob jetzt diese Äußerungen von Ihnen oder diese ganzen Interviews, die Sie gegeben haben, in irgendwie Mainstream-Medien ankommen, ist eine andere Frage. Aber was Sie gesagt haben, haben wir uns ganz genau angeguckt. Da gibt es auch Kritikpunkte dran, klar, aber da kann man halt irgendwie drüber diskutieren. Worüber man nicht diskutieren kann, ich hänge hier irgendwie fest darin, ist halt irgendwie, was ihr in Hamburg gesagt habt. So. Und das, aber hast du also das, ich würde da jetzt auch gerne. Das funktioniert nicht so. Also für mich geht es halt, ich verstehe den Punkt. Man kann irgendwie, wenn man viele Leute erreichen will, in möglichst vielen Medien präsent sein will, muss man irgendwie kurze, einfache Aussagen treffen. Das verstehe ich. Dann ist trotzdem immer noch die Frage, mache ich eine richtige Aussage oder eine falsche? So. Und ihr habt eine falsche oder mehrere falsche Aussagen getroffen, eben mit dieser Gleichsetzung. Ja, es war eine Gleichsetzung, denn da war ein Ist dazwischen. Und das ist halt nicht tolerierbar. So. Das ist und die da Meinung sind wir nicht, nein, es ist nicht einfach nur eine Meinung, es ist falsch, was ihr da gesagt habt. Das ist aber Meinung. Wir sind nein, in Deutschland, wir sind nicht in Russland. Wieso Pussy Riot erzählen keinen Scheiß? Ich komme aus Russland. Man kann nichts da erzählen. Tut mir leid, Russland ist ein totalitärisches Land. Obwohl sie sagen, wir sind Demokratie. Sind sie in keinem Fall Demokratie. Hier in Deutschland kann jeder die Meinung sagen. Ihr seid eure Meinung. Okay? Das ist gut. Okay, das könnt ihr gerne sagen. Wir sagen aber unsere. Kurze Antwort. Dann verstehe ich aber nicht, wenn es so ist, man kann in Russland irgendwie noch weniger formulieren als in Deutschland, warum dann der Protest in Deutschland die Aussage hat, Prostitution ist Faschismus und in Russland Pussy Riot sehr sinnvolle Interviews geben. Wie schaffen die das? Ich verstehe es auch sinnvolle Interviews. Aber habt ihr euch denn nur mit dem Hamburg nein. Aktion beschäftigt, also, sondern auch mit nein, anderen Aktionen? Das war der Gipfel dann. Ich möchte gerne noch was sagen. Ich wollte, also weil ihr beantwortet auch immer alle Fragen, alle drei. Deswegen möchte ich jetzt auch gerne nochmal. Ich möchte gerne noch die Analogie zu Slutwalks ziehen. Das hatten wir vorhin schon. Ich möchte es auch gerne nochmal mit aufgreifen. Da geht es auch um nicht so richtig bekleidete Körper, beziehungsweise knapp bekleidete Körper. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen nervös. Da ist aber der, also die hatten ja auch sehr viel medialen Rückspruch, also nicht so viel wie ihr, würde ich, oder vielleicht gleich viel oder naja, keine Ahnung, wurde auch viel darauf geschoben, dass es eben tatsächlich um so eine Inszenierung ging. Ne? Das Wichtige, was da eben zum Unterschied noch zu sehen ist zu euch, ja, auch wenn ich noch andere Kritikpunkte am Slutwalk habe, ist einfach, dass die knappe Bekleidung dort inhaltlich gebunden war. Ja? Also die knappe Bekleidung dort hatte was damit zu tun, was der Inhalt, die Emanzipation, das Empowerment direkt auf den Slutwalk zu tun hat. Die Geschichte hatte eine von euch vorhin schon gesagt, mit dem Polizisten aus Toronto. Es ging um darzustellen, dass Kleidung und wenig Kleidung nicht mehr an Eigenschaften von Menschen geheftet wurde. Ja? Solche Argumente gehen bei euch total flöten. Ja? Also wenn man am Anfang als erstes gesagt mit dem nackten Körper, als die Frage war, genau, was ich finde. Genau. Okay. Also inwiefern das für euch, die ihr das macht, eine empowernde Wirkung hat, darüber können wir jetzt nicht sagen. Das genau. Kann sein. Aber die Frage ist, was hat das für eine Wirkung auf andere Personen, Frauen, Nicht-Frauen? Also die wenigsten angesprochenen Personen seid ihr ja selbst. Ja. Ja. Eins, zwei. Das ist schon passt schon. Also es ist, glaube ich, jetzt was länger, weil sich super viel angesammelt hat. Ich habe das Gefühl, es sind eigentlich noch gar keine Fragen wirklich beantwortet worden. Und deshalb würde ich mit Kaderschaft anfangen. Mit Kaderschaft oder mit euren Liedern. Ich habe das Gefühl, dass halt die Gründerinnen auch irgendwie ziemlich viel vorgeben. Die reisen durch die Welt, finanziert davon, dass sie Abdrücke von ihren Brüsten verkaufen. Und geben halt Aktionen vor, erklären, wie man schreit, wie man was macht. Und es gibt auch keine regionalen Homepages, wo ihr euch zum Beispiel von Sachen distanzieren könntet, die Bewegung, die Femen Ukraine macht, wo ihr zum Beispiel auch noch sagen könntet, ja, wir haben diese Aktion gemacht, wir denken das und das dazu, sondern es gibt nur diese Hauptfemenseite, wo wirklich inhaltlich dieses Selbstverständnis draufsteht und es ist halt wirklich grottenschlecht und nicht überlegt und es schließt, ist so unglaublich ausschließend. Ja, da, ich würde mir wünschen, dass ihr so eine eigene Seite habt und euch öffentlich von Sachen distanziert, dass ihr eure, dass ihr nicht Leute von eurer Facebook-Seite sperrt, wenn sie Kritik äußern, wie ihr das bei eWipes auch über Wochen hinweg gemacht habt. Und auch bei Einzelpersonen. Ich, also ich persönlich bin gesperrt, ne? Um das mal so zu formulieren. ich finde es zum Kotzen, weil ich finde, ihr redet von Zensur, weil ihr bei Facebook eure Brustwarzen nicht zeigen dürft, aber ihr zensiert Kritik. Ihr zensiert, dass Leute von euch sich geäußert haben und gesagt haben, hinter dieser Aktion stehen wir nicht, wir haben keinen Bock mehr darauf. Das habt ihr gelöscht. Ich möchte, dass ihr euch distanziert von Femme Brasil, wo die Leiterin von Femme Brasil, Sarah Winter, eindeutige Kontakte hat zu einer White Power Bewegung. Selbst wenn sie es hatte, sie sagt immer noch, dass Hitler ein toller Ehemann und Tierliebhaber war und hat irgendwie auch eine Affinität allein zu seinem, anscheinend zu ihm an sich, weil sie anscheinend relativ viele Bilder von ihm bei sich zu Hause aufbewahrt. Das sind auf jeden Fall so die Medien, die ich darüber gelesen habe. Ich würde mir wünschen, dass so eine Person in so einer Organisation nichts zu suchen hat. Und nochmal auf Lookism zu sprechen zu kommen. Also in Brasilien gab es ja diese Kritik, dass halt korpulentere Frauen irgendwie auf Fotos sind. Und es ist auch so, wenn sie diese dünnen, model-standardisierten Körper gezeigt werden, dann steht da vorrangig von männlichen Menschen, voll geil. Und da bei den Fotos von den Leuten aus Brasilien, die dort zwar immer noch gezeigt werden, steht, was für hässliche Frauen. Und diese Kommentare werden zum Beispiel nicht gelöscht, es wird nicht darunter geschrieben, eine klare Distanzierung von so einem lookistischen Ding. Es ist nicht klar, welche... Ja, und also das finde ich nochmal ganz schön krass, dann... dann dieses Sexindustrie ist Faschismus und dann eine Aktion Faschismus kommt nie wieder. Was war das? Also wo ihr dann, nachdem die Kritik von eWipes kam, erstmal so, ja, vor 2 Jahren hatten wir da mal so David-Sterne auf dem Körper und haben Schilder hochgehalten, Faschismus kommt nicht wieder. Hier waren wir total antifaschistisch. Dann habt ihr euch gedacht, wir müssen noch was machen und seid zu einer NPD-Demo gegangen und habt das gemacht, was Leute irgendwie jedes Wochenende machen, seid über ein paar Barrikaden gestiegen und habt euch mit den Bullen geprügelt. Das wurde halt viel medial viel mehr aufgenommen als die Leute, die da standen und eine inhaltliche Kritik geäußert haben. Von euch kam aber auch keine wirklich inhaltliche Kritik an der NPD. Wie denn? Doch, ja, wie denn? Genau. Ist der Udo kriminell? Muss er ins Gefängnis schnell? Udo, ja, was ist damit gemeint? Stop Hate Crime und gegen legalen Rassismus. Euer permanentes Abbilden von weißen Frauen schließt nicht weiße Frauen aus und es könnte man auch als ein, also vielleicht als ein Rassismus werden. Wie viele nicht weiße Frauen sind hier im Raum? Ich finde es, also ne, jetzt kommt, also es ist halt aber jetzt kein Argument, warum sich von dieser Veranstaltung nicht so viele POC-Leute vielleicht angesprochen fühlen. Das könnte man auch diskutieren, aber die Frage geht ja jetzt an euch. Hast du noch eine Frage? Ja, warum keine Ansprechen von POC-Leuten? Warum keine Distanzierung von Femme Brasil? Warum keine Distanzierung von Kaderschaft? Wieso kein eigenes, also kein selbstständiges Gruppendenken? Wieso keine klaren Äußerungen zu Distanzierung zu Nationalismus? Weil, ja, wir haben hier mal so nationalistische Zeichen und ja, das ist das nationalistische Zeichen der ukrainischen Frauen, die wir in den Haaren haben. Die dienen auch unserer Schönheit, ne? Wurde ja gesagt, ist Dekoration. Da würde ich gerne kritische Distanzierung haben. Ja, ich würde einfach mal euch raten, dass ihr euch erstmal hinsetzt. Dann lasst ihr doch mal auf die Fragen antworten. Ja, klar, ich würde gerne von denen möchtest, aber ich wollte auch mal antworten, wenn du eine Frage. Ich würde ja gerne nochmal Sie mit einsammeln. Ja, das schließt auch teilweise ein bisschen daran an. Also ich muss da auch kurz ausholen. Ich versuche es schnell zu machen. Also Solidarisierung ist ja immer eine tolle Sache, aber als der Prozess gegen Pussy Riot war, hat Femme in Ukraine eine Aktion gemacht, wo in der Nähe vom Maidan ein orthodoxes Kreuz gefällt worden ist von einer Frau oben ohne. Und lass mich bitte ausreden. Es war ganz wichtig in dem Pussy Riot Prozess, dass die Angeklagten immer wieder betont haben, wir wollten keine religiösen Gefühle verletzen, wir wollten zeigen, wie die orthodoxe Kirche in Russland mit dem Putin-System verflochten ist und was für ein patriarchales System das ist, aber wir wollten nicht Menschen, die gläubig sind, verletzen. Ich würde behaupten, wenn man ein Kreuz fällt, verletzt das religiöse Gefühle. Und deswegen, das erzähle ich auch so ein bisschen, weil mich das Wort wirklich gestört hat, dieses, es ist doch gut, einfach mal Aktionen zu machen und dann können wir vielleicht danach nochmal drüber nachdenken, ob das nicht so genug ist. Weil, wisst ihr, ich weiß nicht, ob es in Russland geschehen ist, ich kann mir gut vorstellen, dass es geschehen ist, dass in dem Prozess gegen Pussy Riot oder in der medialen Aufarbeitung genau dieses Beispiel rangezogen wurde, um zu zeigen, guck mal, diese Feministinnen, die trampeln auf unserem orthodoxen Glauben rum. Und das kann sogar dazu führen, dass die Frauen ein höheres Urteil bekommen. Und da fehlt mir einfach die Solidarität bei einer Aktion, die solidarisch sein soll. Und ich weiß, es ist eher eine Kritik, aber wollt ihr nicht vielleicht doch vorher mal besser drüber nachdenken, länger drüber nachdenken und diskutieren, was eure Aktionen anrichten können? Machen wir auch. Also erstmal mal bringen, was ich gesagt habe. Das ist, also wenn du uns ermöglichen möchtest, eine eigene Webseite zu machen, uns Geld spendest, damit wir die machen, dann machen wir gerne unsere eigene Webseite. Aber leider haben wir gerade zur Zeit, wir sind seit so richtig aktiv seit halbem Jahr, wir haben einfach nicht die finanziellen Mittel, um eigene Webseite zu machen. Darf ich hier reden oder nicht? Und die zweite Sache, wir brauchen uns nicht von keiner Aktion distanzieren, weil die Aktionen sind, es ist eine bewegliche Mittel, Aktionismus, es ist Protest, Kunst. Versteht ihr das? Wir brauchen uns nicht von niemandem distanzieren. Das, was Sarah Winter in ihrer Vergangenheit gemacht hat, sie ist aber auch ein Mensch. Und ein Mensch macht auch Fehler. Wo ist die Distanzierung? Wo ist die Distanzierung von ihr? Wir distanzieren uns von niemandem. Sie ist eine Aktivistin von Femen Brasilien. Wir akzeptieren sie genau gleichberechtigt, wie wir auch sind. Also ich möchte auch dazu sagen, es ist eine Organisation, die im Aufbau ist. Ich kann nicht sagen, wie wir organisiert sein werden in einem halben Jahr. Wie willst du es organisieren? Es gibt verschiedene Länder. Es sind in jedem Land ganz viele Menschen, die da engagiert sind. Ich bin nicht darüber informiert, was jederzeit Femen in Brasilien macht. Ich stehe für das, was ich selbst finde und es dauert Zeit, mit allen zu diskutieren und das niederzuschreiben, um auf diesen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und so weiter. Ja. Wir haben ja auch Zeit, ja, uns mit euch auseinandersetzen. Es ist aber nicht Paar, weißt du? Es ist nicht Paar. Es ist, wir posten fast jeden Tag 3 Posts. Und was da läuft, es ist ziemlich auf Facebook. Facebook ist ja nur ein kleiner Teil von unserer Arbeit. Wir müssen so viel arbeiten und wir arbeiten selbst. Ich arbeite selbstständig und Vollzeit. Also wo soll ich das auch die Zeit dafür finden? Ja, aber dann sollte man sich vielleicht, wenn man keine Zeit hat für Aktionismus, überlegen, ob man Aktionismus überhaupt durchführt. Genau, sollte man vielleicht, dann tut nichts. Wir also ich platze hier gleich, ich werde echt richtig sauer. Ich habe mehrfach überlegt, ob ich diese Veranstaltung hier weiter besuchen möchte, weil sich mir die Nackenhaare hochstellen. Also das ist so ein... Oh. Aber es gab jetzt zum Beispiel mehr Aktionen als die eine jetzt. Es gab bei IKEA eine Aktion, es gab mehrere Aktionen gegen Zwangsprostitution. Und ach, genau, das war übrigens meine Frage, zu der ich vorhin überhaupt gar nicht gekommen bin. Ihr habt einmal, du ganz recht, du hast gesagt, irgendwie Prostitution tötet die Seele, besonders Zwangsprostitution. Da habe ich gesagt, so, ja, okay. Ich habe gesagt, das ist mein Zitat, ich habe gesagt, Zwangsprostitution tötet die Seele. Ich ja, nicht vorher gesagt. Hast du gesagt, Prostitution tötet die Seele. Also auf diesen ganzen Kram, den ihr in Hamburg gemacht habt, will ich jetzt gar nicht eingehen. Weil das finde ich halt auch, das ist ein No-Go. Also, tut mir leid, ich kann mich leider gerade nicht mehr so klar artikulieren, weil ich echt sauer bin. So, und dann kam halt aber irgendwie diese Sache mit dem, irgendwie du hast gesagt, also dein Zitat, was, jetzt muss ich wieder kurz sammeln. Und... Also du hast gesagt, irgendwie Prostitution tötet die Seele, besonders Zwangsprostitution. Da habe ich gehört, okay, die ganzen Freiwilligkeiten, die lasst ihr einfach komplett außen vor. Und du hast später gesagt, wie war das jetzt? Warte mal kurz. Scheiße. Ja, dass man nicht auf den großen Teil achten muss. Was ja, dann kann ich auf den... Genau, also du hast sozusagen die Zwangsprostitution als das Große genommen und die freiwillige Prostitution als kleinen Randbetrag unterdessen. Da habe ich mich gefragt, wie belegst du das? Durch die Studien, die gemacht wurden. Durch welche? Welche kann ich jetzt nicht nennen? Ich bin ja auch nicht Genie hier, um zu sagen, wo die Studien sind. liest mal Emma, liest mal irgendwelche andere Zeitschriften. Aber ich finde, wenn man sich auf die Position bezieht, dass man sagt, irgendwie der Großteil der Prostitution, die stattfindet, ist Zwangsprostitution. Und ein kleiner Anteil davon ist eventuell freiwillige Prostitution. Von Prostitution an sich zu sprechen, anstatt von Sexarbeit, ist ja auch schon schwierig. Aber dann finde ich, sollte man das auch belegen können und nicht sagen, naja, lies doch mal irgendwo in der Emma oder in dem Spiegel, sondern dann finde ich, wenn man solche krassen Aussagen trifft, dann würde ich mir einfach wünschen, dass man das irgendwie belegen kann. Also die deutsche Bundesregierung spricht von 60%, ansonsten gibt es Schätzungen zwischen 30 und 95, da gibt es einfach echt viele unterschiedliche Ergebnisse. Das ist ja, das liegt ja im Wesen im Menschenhandel, dass es da keine validen Daten dazu gibt. Aber ist es das dritte Geschäft nach dem Waffen- und Drogengeschäft, das große Ausmaß hat? Und das, die meisten Prostituierten, 9 von 10, würden am liebsten aussteigen. 9 von 10. Nur eine möchte das machen, wenn an diesen Daten man denkt. Speziell zu Sexarbeit und Zwangsprostitution habe ich in den letzten Tagen mich ziemlich viel belesen. So. Ich habe zum Beispiel auch eine Studie gefunden, die belegen soll, wie viel Zwangsprostitution prozentual an der Prostitution beteiligt ist. Die Studie ist sehr, sehr mangelhaft gewesen. Das ist auch die einzige, die es so gab in den letzten Jahren. Also von 95% kann definitiv nicht gesprochen werden und von 30% irgendwie auch nicht. Also das nächste ist, ich frage mich wirklich, ihr müsst ja nicht nur jetzt vielleicht mit Sexarbeiterinnen reden, um zu erfahren, wie die so ticken oder was die für Bedürfnisse haben, obwohl das sehr notwendig ist. Es gibt auch, warte mal, es gibt auch zum Beispiel eben den Karo e.V., der beschäftigt sich wirklich täglich mit Zwangsprostitution, also auch mit Kinderprostitution, aber eben auch mit Zwangsprostitution und das seit Jahrzehnten. Habt ihr dort mal nachgehakt, nachgefragt, was die Arbeit ist, was die dort machen, wie die Situation der Zwangsprostituierten überhaupt ist? Und meine dritte Frage ist, wann werdet ihr euch vielleicht mit Überlebenden von KZs unterhalten, wie die eure Aktion finden? Weil wir sagen hier alle, das ist ein No-Go, es geht überhaupt nicht. Wir können aber nicht für die Leute sprechen. Wann unterhaltet ihr euch mit diesen Leuten und holt euch von ihnen eine Meinung ein darüber, über das, was ihr macht? Wann macht ihr das? Bis jetzt hat keine einzige... Wann geht ihr hin und fragt sie? Sollen wir, weil diese Leute wichtig sind, weil ihr euch an deren Geschichte bedient, mit euren Aktionen. Kein Vorwurf von denen zu uns gekommen. Kein einziger Vorwurf. Wann geht ihr hin und fragt sie? So müssen wir unbedingt zu denen gehen. Sorry, also weiß ich nicht. Egal. Das ist keine Antwort. Was war dann mit der Tutorei eigentlich die Sache, dass das irgendwie untergegangen ist? Dass die... Naja, das Beispiel, es war ja ein Beispiel, das ich gebracht habe, in dem Femen eine Aktion gemacht hat, die Pussy Riot unterstützen sollte, aber extrem kontraproduktiv war. Und eigentlich, es war, ich muss zugeben, es war mehr ein Kommentar als eine Frage. Und es sollte eigentlich nur ausdrücken, es ist wirklich sinnvoll, über Aktionen lange und intensiv nachzudenken. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn dann der Anlass, für den man die Aktion gemacht hätte, schon vorbei ist, weil besser keine Aktion als eine, die kontraproduktiv ist. Und ja, dazu könnt ihr euch jetzt gern nochmal äußern, aber ich glaube, auf eine gewisse Art habt ihr euch dazu schon 5-mal geäußert und ihr werdet jetzt eh wieder nur sagen, dass meine Meinung ist, die ich gerne behalten kann und eure Meinung aber eine andere ist und ihr gerne viele Aktionen macht. Ich habe da noch eine andere. Darf ich da mal eben was zu sagen? Weil ich meine, was ist zum Beispiel schlecht, wenn wir eine Aktion gegen die NPD mitmachen? Was ist schlecht daran, wenn wir eine Aktion gegen IKEA machen, wo IKEA in Saudi-Arabien alle Frauen aus den Katalogen rausgeschnitten hat? Oder ich meine, wer anders macht das dagegen? Oder sagt, bringt das in die Öffentlichkeit? Haben wir neulich Aktion gemacht. Was spricht dagegen, dass wir uns äußern, persönlich und als Bewegung über alle diese Themen, alle möglichen Themen, die uns alle eigentlich betrifft? Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass ihr euch dazu äußert. Oder es spricht höchstens was dagegen, euch in einer Art zu äußern, die dem Thema nicht gerecht wird oder die das Thema eher in die Lächerlichkeit rückt oder wo das Thema in den Hintergrund drückt einfach. Also wo überhaupt keiner mehr mitkriegt, worum es eigentlich geht. Eine Ergänzung, ich fand diese Holz... Holzkreuzaktion auch deswegen so unsagbar dumm, weil dieses Holzkreuz in Kiew ein Symbol dafür ist, für die vielen, ich weiß nicht, 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die in der großen Hungersnot 33 aufgrund dieser Ideologie Stalins gestorben sind. Das heißt, das hat nicht mal einen religiösen Hintergrund, sondern das ist ein historischer Hintergrund. Das ist Hintergrund. Aber andere Kunst. Und ich, nein, aber das Prinzip, ist aus Stein. Dieses Holzkreuz ist aus Stein. Nee, also das Holzkreuz. Nein, diese für Opfer von Stalinismus ist aus Stein. Aber nicht das für die Hungersnot. Also das war das Holzkreuz für die Hungersnot 33. Also ich finde, das ist auch noch so eine Geschichtsvergessenheit. Das ist diese Kreuz für Opfer von Stalinismus ist aus Stein und einige Kilometer entfernt von diesem Kreuz. Diese Kreuz, weil sie abgesägt haben als Solidarität mit Pussy Riot, ist schon längst repariert. Es steht da, wo es stehen soll. Aber die Diskussion darüber ist immer noch da. Und die Firmen viele Leute haben geschrieben und gesagt, wir waren genau von dieser Aktion begeistert. Also es kommen viele immer von da und da, die Leute. Diese Aktion habt ihr genauso gut gemacht. Also, oder diese. Für jeden Mensch gibt es eine Aktion, wo sie gut fanden. Aber ich muss hier nochmal zwischenschalten. Also ich finde, also ich würde jetzt so wirklich, Einladung klingt jetzt zu lieb, aber wirklich das mitzunehmen, die Kritik. Und ich finde es auch wichtig, dass Protest so formuliert wird, dass andere Gruppen von Menschen, die Faschismus oder andere Ungerechtigkeiten erlebt haben, dass es halt dadurch nicht verletzt wird und dass man das auch nochmal mitnimmt und wirklich reflektiert und auch ja, bereit ist, darüber nachzudenken, also das wirklich mitzunehmen, dass Bordelle keine Gaskammern sind oder ähnliches und dass es da wirklich Unterschiede gibt und diese Diskussion auch da ist, Kritik zu üben, Kritik anzuhören, sich auszutauschen und auch die Bereitschaft da sein muss, sich mit dieser auch zu beschäftigen. Und hier vorne war auch eine... Hier waren auch noch vier. Sie wollten auch sich äußern. Ja, aber hier war auch und wollte viele noch. Und es ist halt 10. Wir können alle noch. Aber hier... Mach ich mal einfach. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz dazwischen fragen. Ich weiß nicht, wer jetzt was sagen soll. Also hier vorne gab es noch eine Wortmeldung und nee, ich hatte nur auf sie hingewiesen, weil sie okay, schnell gemeldet hat, dass sie, glaube ich, nicht hießen. Also wer möchte was sagen, weil sonst kann ich was sagen. Ich wollte sagen, dass bei aller Kritik und bei allen hochgekochten Emotionen, ich empfinde es so, dass die Vertreterinnen von Femen am Anfang sehr klar gemacht haben, was ihr Anliegen ist, nämlich dass sie kein theoretisches Manifest dahinter haben, sich dessen sehr bewusst sind und sich dessen sehr bewusst sind, was sie machen, nämlich mit Provokation arbeiten, um zu sagen, wir wollen etwas tun und wir wollen in Aktionismus treten. So, das wurde klar gesagt und es wurde auch ganz klar gesagt, dass dieser Nazi-Vergleich und so weiter ganz bewusst gewählt wurde und ganz bewusst instrumentalisiert wurde, um Öffentlichkeit zu instrumentalisieren und zu erreichen. Und ich verstehe nicht, dass wir jetzt unsere Zeit, die ganze Zeit hier damit verbringen, zu sagen, ihr müsst es aber so machen, euch fehlt das, das und das geht gar nicht. Anstatt zuzuhören, was das Anliegen ist, ja, sondern es ist, ich weiß nicht, ob das dieses deutsche Ding ist, wir dürfen, also dieses gruselige Nazi-Ding, das darf nicht angesprochen werden, das ist ein absolutes Tabuthema. Es wurde klar gesagt. Wahrscheinlich hast du dich auch noch nicht damit auseinandergesetzt. Nee, ich habe nie was vom Holocaust gehört und bin in der Leute des Nazi-Ding und ich sehe gar nichts davon, ja. Also ich finde einfach, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen wollen, dann können wir nicht die ganze Zeit sagen, das ist scheiße, was ihr macht, ihr müsst es so und so und so machen. Wenn sie klar sagen, es ist unsere Art und wir verstehen eure Art und akzeptieren das auch. Das ist mein Problem, was ich habe. Und es ist jetzt die ganze Zeit so ein Giftpfeil, schießen gegeneinander so. Und nicht wirklich miteinander ins Gespräch kommen. Also wir nehmen natürlich kann ich machen, aber es hatten sich eigentlich vorher Leute gemeldet. Also ich, ja, weiß ich nicht, kann ich kurz antworten? Geicht das mir? Okay. Okay. Also ich bin jetzt gerade irgendwie so ein bisschen meinen eigenen Film gefahren, habe jetzt irgendwie versucht, was kann ich denn jetzt hier irgendwie für ein Fazit rausziehen. Eigentlich war das schon vorher so ein bisschen klar, aber weiß ich nicht. Also es ist mir jetzt halt noch klarer. Es gibt keinerlei Überlegungen oder Einsicht dahingehend, dass also tatsächlich hängt es sich bei mir vor allem an dieser Prostitution, Genozid, Holocaust, Gleichsetzung auf so, weil das halt, ja, brauchen wir halt nicht diskutieren so. Es gibt Inhalte wie diese Gleichsetzung, es gibt irgendwie Leni Riefenstahl-Ästhetik, es gibt NS-Symboliken bei Aktionen so, es gibt irgendwie diesen KZ-Torspruch, es werden falsche Aussagen gemacht, die gefährlich sind so, also die sind nicht nur wirkungslos oder irgendwie möglicherweise kontraproduktiv, sondern sie sind gefährlich. Also ich habe das Anliegen verstanden. Jetzt geht sie weg. Steffen, die Frage geht weg. Naja, meine Forderung. Du kannst ruhig auch gehen. Also ja. Weiß ich nicht. Also ich habe verstanden, dass da ein Anliegen dahinter steht, dass sie das auch die ganze Zeit offen gesagt haben. Ja. Ich habe auch nicht vorgeworfen, ihr habt was anderes vorgegeben, als ihr dann wirklich gemacht habt, sondern dieses Anliegen ist das Problem. So. Wenn das so ist, anscheinend wird sich das auch in Kürze nicht ändern, ist halt an sowas wie Solidarität oder Zusammenarbeit irgendwie nicht denkbar. Es muss halt geguckt werden, inwiefern überhaupt eine Toleranz denkbar ist. Also ob man nicht auch wenn das so weitergeht, solche Aktionen verhindern muss. So. Was mich wirklich wütend macht, dass wir eigentlich... Es waren noch andere Meldungen. Genau. Und du hast schon viel gesagt, vielleicht wird doch neue Leute sein. Die Moderation bitten da die Meldungsliste irgendwie. So, welche machen jetzt hier noch Meldungen? Ich habe jetzt nur so... Jeder darf hier sagen, wie wütend er ist. Oder sie ist. Deswegen sagt sie mir, ich könnte auch. Ich würde jetzt die zwei Wortmeldungen nehmen und dann, weil es jetzt schon vorangeschrittene Stunde ist, einladen, noch in kleineren Kreisen in den Austausch zu gehen. Welcher Austausch? Vielleicht gelingt das auch in kleinen Gruppen. Ich hoffe es. Also die zwei Wortmeldungen noch und dann würde ich gerne den Kreis erstmal schließen wollen. Wortmeldung 1 und es war noch eine. Also ich wollte eigentlich nur kurz zwei Sachen sagen. Also einmal hast du quasi gerade auf diese NPD-Aktion wurde gesagt von euch, dass es ja sonst keinen Protest gibt oder keine Leute, die das so machen. Und ich meine, das ist, finde ich, schon irgendwie, also es gibt ja ganz häufig bei den Aktionen, die ihr macht, auch andere Gruppen, die diesen Protest irgendwie machen und so. Und das Problem dann oder vielleicht auch das, was häufig dann solche Gruppen gegen euch irgendwie aufbringen, ist, dass ihr halt eben eine Form der medialen Aufmerksamkeit nutzt, die eben den anderen Gruppen aus bestimmten Gründen so nicht offen stehen. Und damit in bestimmter, also weil nicht jeder sich eben einfach ausziehen kann und will und so. Und dadurch kriegt ihr in den Medien zum Beispiel gegen NPD Demonstrationen wesentlich mehr Aufmerksamkeit als andere, aber eure Inhalte sind unglaubwürdig, weil sie nicht reflektiert sind von euch, was ihr ja auch jetzt mehrfach zugegeben habt. Und ich glaube, da liegt einfach oft das Problem. Und wenn ihr dann noch zum Thema Solidarität, wenn zum Beispiel Leute sagen, sie möchten einen Film nicht sehen, in dem nackte Brüste gezeigt werden, wenn ihr dann sagt, ja, dann geh doch raus, oder wenn ihr eben Protest macht für gegen Zwangsprostitution oder gegen Prostitution, und dieser Protest alles Mögliche macht, aber nicht den Betroffenen hilft, dann ist es, glaube ich, schon einfach irgendwie was, dass man sagen kann, das ist schwierig mit der Solidarität zu euch, wenn ihr auch Kritik gegenüber so sehr wenig empfänglich seid. Okay, aber war halt auch leider wieder mehr ein Kurzvortrag als eine Frage. Also ich finde es voll okay, wenn jeder seinen Kurzvortrag macht, bloß da müssen wir nicht drauf antworten. Es geht doch aus, es ist eine Diskussionsveranstaltung, so habe ich das verstanden, und nicht nur eine Frage-Antwort-Spiel. Also es kann ja auch Meinung geäußert werden. Nee, natürlich können also Meinungen geäußert werden. Es ist einfach sehr hohen Redeanteil und das finde ich völlig legitim und ich mache es kurz zu unterstützen, wenn du das so kriegst. dass irgendwie in einer Minute geredet wird, wenn ihr habt tatsächlich zwei Drittel hier schon. Ja, aber ich finde das auch okay. Es ist bloß schwierig, damit umzugehen. Ja, wenn einerseits diese konkreten Antworten gefordert werden und andererseits in jedem Satz einfach Beschuldigungen kommen, wie zum Beispiel, wir hätten zugegeben, dass wir unsere Aktionen nicht reflektiert haben. Das haben wir überhaupt nicht zugegeben. Wir haben gesagt, wir haben dieses theoretische Manifest nicht, weil das mit allen Teilnehmern auf einen Punkt zu kommen, uns nicht so wichtig ist wie die konkrete Aktion. Das heißt aber, ich als Einzelperson werde sicher nicht zugeben, dass ich meinen theoretischen Standpunkt nicht reflektiert habe. Deswegen, das sind einfach nur so Kleinigkeiten, die kommen immer im Satz und da muss man irgendwie drauf eingehen und deswegen ist es schwierig, aber ja. Ja, da geht doch drauf ein. Hab ich jetzt gesagt, also ich habe meinen theoretischen Standpunkt reflektiert. Okay, gut, aber als Gruppe ja nicht. Ihr habt mehrfach gesagt, dass ihr theoretische Reflexion ja nicht so in dem Maße wichtig findet. Wieso denn nicht wichtig? Ja, das haben wir nie gesagt. Achso, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich würde jetzt einfach an beide Parteien, an alle eine abschließende Frage stellen, mit Bitte um kurze Antwort, inwieweit also Feminismus... Gab es jetzt zwei noch? Nur noch die eine habe ich wahrgenommen. Okay. Also feministischer Protest ist nach wie vor immer noch notwendig und es birgt ja auch immer noch unglaublich viel Potenzial, Themen anzusprechen, für Tabus, für notwendige Themen auch zu sensibilisieren. Und die Frage stellt sich halt, wie kann auch feministischer Protest aussehen, damit die Themen wieder im Vordergrund stehen und auch die Form. Also da muss jetzt nicht die eine Lösung geben, das kann halt unglaublich viele Lösungen geben. Und wie können diese Lösungen aussehen, die auch ein Gleichgewicht darstellen zwischen Theorie und Aktion? Weil mein Eindruck war, dass es auch hier eine sehr unterschiedliche Gewichtung war. Hier mehr Theorie und stelle ich jetzt mal hier mehr Aktion, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Und wie kann feministischer Protest oder Proteste, um Feminismen gerecht zu werden, aussehen, die auch dieses Gleichgewicht auch beinhalten? Kurze Rückfrage. Du hast gerade gefragt, wie kann feministischer Protest aussehen, wo wieder die Themen im Mittelpunkt stehen? Und ich frage mich gerade, wie der denn bitte aussehen soll, ohne dass da Themen im Mittelpunkt stehen. Also, ja, weiß ich gerade nicht. Ich kann nicht so viel anfangen mit der Frage. Also du meintest, in der zweiten Frage ging es dann um Gewichtung, Aktionismus, Theorie oder sowas? Mhm. Das. Ich sehe da. Ich antworte jetzt als ich, weil. Ja, ich weiß nicht, wie du es. Ich sehe da nicht so einen Widerspruch irgendwie. Es gibt Leute, die machen irgendwie Theorie und Leute, die machen halt irgendwie Praxis. Oder beziehungsweise, wenn das so ist, dann ist es problematisch. Menschen, die sich mit Theorie, politischer Theorie, Wissenschaft beschäftigen, müssen halt irgendwie gucken, wie sie sich zu sozialen Bewegungen positionieren. Feministinnen sollten sich da irgendwie auch einbringen, soweit möglich. Finde ich. Aber halt nur insoweit, wie das irgendwie. Tja, haben wir jetzt oft genug. Also, es ist halt für uns sehr wichtig, jetzt kann ich wieder von wir reden, davorher, solange wie es eben nötig ist, darüber nachzudenken. Bis man das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie, wir haben jetzt eine Position dazu und die können wir begründen und das. Tut irgendwie niemandem weh oder es tut halt nur da weh, wo es wirklich irgendwie nicht anders geht. Haha, super Aussage. Okay, also es geht darum, ich fand das ganz gut vorhin, was du gesagt hast, dann verpasst man halt auch mal was. So, man kann sich halt nicht zu allem äußern. Man kann halt nicht ständig irgendwie präsent sein, schafft man einfach nicht. Muss sich dann halt aussuchen, was ist irgendwie unser Thema, was ist es jetzt am wichtigsten, was zu sagen oder zu tun und welche Form da dann angemessen ist, ob das ein Text ist im Internet oder ob das irgendwie sich ausziehen in der Öffentlichkeit ist, das hängt dann von diesem Thema und von der Aussage ab, die man da treffen will und davon, wie man Leute erreichen will. So. Genau, also mir ist noch wichtig zu sagen, dass feministischer Protest überall stattfindet, Also auf der Straße, am Arbeitsplatz, im Internet, auch in jeglicher Kommentarspalte, unter jeglichen Artikeln, überall findet feministischer Protest statt. Und es ist mir ganz wichtig, das irgendwie zu sagen, dass es nicht halt immer so ein Event sein muss, sondern dass es halt tatsächlich auch darum geht, irgendwie sich selbst zu empowern und da halt auch irgendwie Leute anzureden und anzuleiten, oder nicht anzuleiten, aber darauf hinzuweisen. Was eben da gerade vonstatten geht, und eben das passiert ja überall, ne? Also auch an Wänden, ja, also oder in Musikkultur, Popkultur, überall ist Feminismus. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass der Feminismus irgendwie deswegen irgendwie ausgestorben ist oder so, wie es ja manchmal so anklingt. Also nur Ergänzung zu deiner Aufzählung von Arbeitsplatz etc. Ja. In Beziehungen, in der Familie, im Privaten, also in Anführungszeichen. Ne? Da findet ganz viel feministischer Protest statt, denke ich. Ja. Ich sehe einfach noch zwischen dem, was man theoretisch denkt oder wie man da in den Diskurs tritt, und dem, was an Femen an Aktionen macht, noch eine ganz große Ebene dazwischen. Und das ist irgendwie die Zivilgesellschaft, das zivilgesellschaftliche Engagement, die politische Praxis. Und ich denke, da ist es viel wichtig, also da ist wichtig, feministische Sichtweisen reinzubringen. Und man kann unterschiedliche Meinungen sein über die Frage, was ist Geschlecht und was nicht. Und man kann viel in die Aktion machen, nicht. Aber es muss darüber hinaus weitergehen. Und das ist meine Position. Da rede ich jetzt als Parteimitglied und als engagierte SPD-Frau, die sich einsetzt in der kommunalen Ebene, dass es da einfach auch immer einen geschlechtergerechten Blick gibt auf Politik. Diese Ebene ist einfach ganz wichtig, das alltäglich umzusetzen und dran zu arbeiten. Das ist hier was in der Debatte, finde ich, auch ein bisschen zu kurz gekommen ist, aber ja, mal. Ja, ich schließe mich dem an. Ich finde, dass Politik die ganze Zeit stattfindet, ob es jetzt feministischer ist oder gegen andere Machtverhältnisse ausgerichtet, und ob das im Privaten ist oder am Arbeitsplatz. Und ich finde eigentlich, dass jeder Akt, den man in seinem Leben begeht, es wert ist, darüber nachzudenken, warum man das tut und was um einen herum passiert. Also ich schließe mich das auf jeden Fall an, und ich finde es einfach wichtig, dass man eben Theorie und Praxis verknüpft. Und ich finde es schade, wenn es dabei oft stehen bleibt, und damit meine ich jetzt nicht die im Raum anwesenden Personen, aber es kommt mir vor, wenn ich die Geschichte reflektiere, dass es einfach oft so ist, dass es Bewegungen gibt, bei denen die Theorie fehlt, und dass es viel Theorie gibt, die nicht in eine Bewegung umgesetzt wird. Und ich finde es eigentlich total wichtig, an so einem Punkt zusammenzuarbeiten, und damit meine ich jetzt nicht ihr mit uns, weil das wollt ihr nicht, sondern ich meine es generell als Personen, die was verändern wollen, fände ich es total gut, wenn man das schaffen würde, eben diese beiden Punkte miteinander wirksam zu machen. Und natürlich, mit der Zeit wird es schon Theorie gegeben. Gerade ist am 8. März kommt das Buch über Femmen, und leider noch auf Französisch, und hoffentlich wird es auf Englisch auch geben, wo auch der Manifest, der gerade publiziert wird, nochmal gegeben wird. Das alle erwartete Manifest. Dann würde ich jetzt mal allen Teilnehmenden danken. Ich möchte auch hier nochmal, das hatte ich am Anfang leider vergessen, aber ich tue es jetzt, auch nochmal meinen Respekt und meine Anerkennung aussprechen, dass beide Gruppen sich bereit erklärt haben, an dieser Diskussion teilzunehmen, obwohl auch vorher schon viel kontroverse Diskussionen, Austausch gegeben hat. Das ist jetzt meine Form der Anerkennung, und ich danke euch auch allen, dass ihr teilgenommen habt an dieser Diskussion und dass ihr zahlreich erschienen seid. Es ist auch noch nicht ausdiskutiert, es gibt noch viel Redebedarf, und wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten.